Omatasat, liebe Freunde. Omatasat. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, uns erneut zusammenzufinden für unseren Podcast, der jetzt diesmal sogar einen Namen hat. Humoralpathologie. Wer jetzt wissen möchte, was es ist, der kann gerne mal auf die Wikipedia-Seite gehen. Oder das bietet sich auch eigentlich an, mal als Thema für diesen Podcast. Sind wir jetzt also echte Humoralpatrioten? Vielleicht. Und wir haben nicht nur das geschafft, wir haben auch noch geschafft, eine Webseite zu machen, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr das hört. Dann haben wir es geschafft, dass Steve Jobs unseren Podcast persönlich gesegnet hat und darum kann man uns jetzt auch auf iTunes finden. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, humoralpathologie@gmail.com, wenn ihr uns flamen wollt, dass wir das total falsch gesagt haben, wie das mit Cryon ist, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Gut, ansonsten ja, die Besetzung wie sonst immer auch. Ich heiße Roger, dann ist noch Henning dabei. Hallo. Ja, dann Henrik. Nabend. Und Tim ist auch noch da. Ja. Dann fangen wir direkt an. Also wir haben ein bisschen das Format geändert. Wir haben uns jetzt so gedacht, dass wir uns ein Thema aussuchen, was wir euch vorstellen. Und dann reden wir ein bisschen darüber und erzählen euch da was. Weil jeder eins macht, wird das ein bisschen breiter gefächert, das Spektrum. Am Anfang fängt Henning an, mit welchem Thema? Ich fange an mit dem Thema Cryon. Dann Henrik macht das Thema... Kristallschädel. Ach, Kristallschädel, genau. Und Tim macht... Also ich werde etwas erzählen über das oftmals in der Geschichtsforschung übergangene Thema Lemuria. Ja, Lemuria. Ja. Nein, und ich werde nachher ein bisschen reden über Time Cube, was auch sehr, sehr gut ist. Gut, dann Henning, dein Cryon-Referat bitte. Ja, okay, dann legen wir mal los. Also, zuallererst möchte ich mal was über die Erfindung, das erste Erscheinen von Cryon erzählen. Und danach ein paar lustige Geschichten zu Cryon und Deutschland. Zuerst einmal eine kurze Warnung an alle Geowissenschaftler, die sich jetzt freuen, was über die aus Gletschern austretenden Fließgewässer zu hören. Das werden wir hier größtenteils nicht anschneiden. Nein. Was? Schade. Welche denn? Die Kryale. Ah, wow. Das geht nicht. Genau. Also, fange ich mal an mit der Geschichte von Cryon. Das erste Mal wurde Cryon vom Esoteriker Lee Carroll gechannelt und das war 1989. Ich schätze mal, Cryon hat da praktischerweise einen Zeitpunkt gewählt, wo gerade eine große Veranstaltung war und hat dich irgendwie nachts um drei angetrunken, angerufen oder so. Vielleicht, was war denn da? Ich weiß es nicht genau, was da für eine Veranstaltung war. Ein Magnet kaputt wahrscheinlich. David Hasselhoff Konzert. Vielleicht. Ja, jedenfalls wurde er danach auch gerne von anderen Leuten dann auch gechannelt. Aber leider ist dieser Cryon ein ganz schöner Schlingel. Er erzählt nämlich einfach jedem, der ihn channelt, was anderes. Gemein. Was ist channeln? Tja, was channeln ist? Ja. Channeln ist, wenn sich ein höheres Wesen jemand als Medium aussucht, also als Sprachrohr für unsere Welt, und dann über dieses Medium halt seine Botschaften überbringt. Also ganz einfach. Cool. Sucht sich dann das Medium den... das höhere Wesen aus oder ist es umgekehrt? Umgekehrt. Das ist umgekehrt. Ah, das und er erzählt das immer ist unterschiedliche Sachen. Oder wie? Also ist das so eine Art, er macht so eine Art Telefonstreich, nur bei Medien. Höherdimensionaler Telefonstreich. Also kann man durchaus sagen, Cryon ist jemand, der sich doch gerne aufdrängt. Ja, also, ja, das ist, glaube ich, das Prinzip bei der Sache. Oh. Eigentlich hat er sich ja vor 1989 noch nicht aufgedrängt, auch wenn er schon tausende von Jahren aktiv war. Wie so. Na, drei Kreuze, dass er sich nicht bei uns aufdrängt. Ich hoffe nicht, dass er irgendwann nachts anruft und sagt. Okay, und obwohl er so viel Verwirrung stiftet, redet er immer gerne von Harmonie und Frieden und dass das alles super wird. Und noch ein paar Worte zu dem Lee Carroll, dem Erfinder. Er bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst als das Original, also das Originalmedium. Und ja, wie ich gelesen habe, meinte er, dass neben ihm nur noch 8 andere Leute Cryon channeln können. Ja. Namahim aber auch, oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass der zu den 8 gehört hat, die er ausgesucht hat. Ist er nicht in der Liste? Wer ist denn in der Liste? Weiß ich nicht. Ein paar Amerikaner noch. Ah, Kate, aber... Jack. Und er distanziert sich von allen anderen Leuten, die behaupten, Cryon zu channeln. Also man sieht schon, dass hinter den Kulissen ist nicht gerade Harmonie und Frieden am Start, sondern da geht es ziemlich hart zu. Ziemlich viel Konkurrenz. Und er hat auch eine tolle Internetseite. Die, wo ich anmerken muss, wenn die auch von Cryon gechannelt ist, wie es dann draußen mal erwähnt wird, sollte Cryon mal einen Kurs machen über Webdesign. Aber vielleicht ist das Webdesign auch nur so ein Produkt unserer ekligen dritten Dimension, wo Cryon ja nichts mit zu tun hat. Ja, der kommt nur aus der fünften, oder? Aus der vierten, wie wir sie nennen, fünften Dimension. Ach so. Ja, weil wir vierte Dimension ja oft als Zeit. Ach so. Ja. Also ist er nicht abgestiegen. Nee, die FC Köln. Kann er nächste Saison wieder aufsteigen. Ja, den Klassenerhalt sicher. Angstgegner Cryon. Ja, gut. Wie ihr euch nun vorstellen könnt, ist Cryon dann je nach Medium ein relativ unterschiedliches Wesen. Aber ein paar Grundzüge sind eigentlich immer gleich. Also er wird bezeichnet als engelhaftes Energiewesen, Erzengel, hohe kosmische Wesenheit, liebevolle Wesenheit oder auch Raumschiffkommandant aus einer höheren Version. Das ist die Anime-Version von Cryon. Und meistens ist er ein magnetischer Meister und seine Hauptaufgabe ist, für die Erde das Magnetfeld umzugestalten. Und damit hat er 1987 angefangen. Und davor? Davor hat er es schon ein paar Mal gemacht, aber das steht nicht wann. Ich vermute, dass er auch für die Ausrottung der Dinosaurier verantwortlich war. Boah, heißt also gleich. Ganz üble Sache. Minus 10 Sympathiepunkte von mir. Und genau, von also Seitenbacher. Es lohnt sich halt jetzt nicht hier ins Detail zu gehen, weil das wirklich immer unterschiedlich ist, was er genau macht und wie und wann. Genau, und damit sich auch kein Medium dann auf der Erde irgendwie langweilt oder unterfordert fühlt, hat er auch ein paar Buddies mitgebracht. Zum Beispiel Metatron, Saint-Germain oder wie man ihn ausspricht und noch ein paar andere. Das sind zum Teil auch Wesenheiten, also Gottheiten oder auch aus dem Menschenreich aufgestiegene. Wie zum Beispiel auch Dr. Fritz und so, die wir auch schon kennengelernt. Also soweit ich weiß, gehören einige Personen davon zur Familie der Schwerter. Ist das korrekt? Das ist gut möglich. Gut. Wenn du bei deinen Forschungen darauf gestoßen bist, dann wird das wahrscheinlich so sein. Ja, ja, auch Erzengel Michael ist ein bekanntes Mitglied dieser Familie. Ja, wobei Engel, glaube ich, auf der Stufe der Wesenheiten ziemlich weit unten stehen. Hast da mal so eine Rangliste gesehen. Und, was ist ganz oben? Cryon. Oh, jetzt nicht das. Ja. Oder wo ist Cryon auf der Liste ungefähr? Ziemlich weit oben. Ah, cool. Naja, okay, ich mach mal weiter. Genau, und 2002 war mit der Umgestaltung des Magnetfeldes fertig. Ja, das sind dann so Cryon Basics, die so ziemlich jeder beachtet. Aber drumherum wird das halt je nach Fantasie des Mediums mehr und mehr ausgebaut. Ja, und besonders lustig ist es halt, wenn Cryon manchmal genau das Gegenteil behauptet, bei verschiedenen Leuten. Gut, und im Folgenden möchte ich dann jetzt auf zwei Damen aus der deutschen Esoterik-Szene eingehen. Die erste ist die Frau Barbara Wessen. Die zweite ist Sabine Sangita Wenig. Ah, ja, die kennen wir ja schon. Ja, und von dieser Frau Wessen habe ich ja ein wunderschönes Buch bekommen zum Geburtstag. Hat sie dir geschenkt. Kann ein Anwesender mal erzählen, wie er das Buch akquiriert hat? Ja, also das muss ich leider auf meine Kappe nehmen. Ich werde das im nächsten Jahr nicht mehr tun. Oder mir die Bücher anonymerweise per Amazon bestellen. Wobei ich dann auch bei Amazon immer am Anfang so schöne Buchvorschläge bekomme. Steht da eigentlich, nochmal kurz, Entschuldigung, aber ja. Ist dann auch Cryon als Verfasser bei Amazon als Buch bei den Büchern aufgelistet? Das weiß ich nicht. Aber müsste ja eigentlich streng genommen schon dann, oder? Das müsste man nachgucken. Ja. Sehr cool. Ja. Na, wie dem auch sei, das Buch habe ich folgendermaßen erworben. Ich bin in einen Buchladen gegangen, habe dieses Buch dort aus dem Regal genommen. Es gefiel mir sofort, weil es einige wunderschöne Stellen daran hatte. Und ich habe entschlossen, dieses Buch zu verschenken. Nun bin ich damit an die Kasse gegangen und habe gebeten, dies als Geschenk einzupacken. Die gute Dame an der Kasse nahm dann ein Geschenkpapier hervor. Auf der einen Seite war es schön bunt und farbig, auf der anderen Seite gelb. Sie machte die gelbe Seite nach außen, band das Buch ein und sagte zu mir, wo es doch jetzt schon um Licht geht, möchten wir auch die gelbe, die helle Seite nach außen machen. Und das war absolut der Moment, an dem ich am liebsten im Erdboden versunken wäre. Und ich wurde von dieser Dame dann auch nur noch in so einer Tonlage angesprochen. Und sie hat mir auch so mein Wechselgeld zurückgegeben. Und ich denke, dass ich im nächsten Jahr dann wieder Pornografie kaufen werde. Das ist weniger peinlich. Das ist aber gut. Man merkt schon, dass es eine Art Geheimgesellschaft um und mit Kryon gibt. Und du hast dich als ein Mitglied verbindet zu erkennen gegeben und daraufhin wurdest du auch mit besonderer Herzlichkeit behandelt. Absolut. Was ja nicht so üblich ist hier im Schwabenland. Nee. Da würde ein bisschen Kryon mal ganz gut tun. Genau. Also das Buch hat den wunderschönen Titel Kryon, Neue Botschaften des Lichts von Barbara Bessen. Erschien im Heine Verlag. Und ich möchte zuallererst mal ein bisschen auf das Buch eingehen und euch den Kryon vorstellen, der in diesem Buch auftritt. Wir gehen das Buch einfach der Reihe nach durch. Das Ganze beginnt mit einer Danksagung und zwar unter anderem an die Gastkatze Jimmy für die liebevollen und kraftspendenden Gespräche. Ja, sehr einseitig wahrscheinlich das Gespräch, aber das ist sie anscheinend gewohnt. Ja, wenn man mit Crown redet. Ja, da kommt nicht viel. Na doch, da kommt ziemlich viel, aber man kann nicht viel zurückgeben, glaube ich. Dann geht's weiter. Im Vorwort beschreibt sie dann, wie dieses Buch entstanden ist. Das lese ich kurz mal vor. All die Informationen dieses Buches sind gechannelt. Ich habe mich für dieses Buch einfach hingesetzt, die Augen geschlossen und empfangen. Teilweise direkt in den PC hinein. Teilweise sprach ich auf Kassette. Ich habe Kryon sozusagen das Zepter in die Hand gegeben und mich als Medium zur Verfügung gestellt. Das ist aber shady. Ja, aber... Noch ein bisschen creepy. Ja, mich wundert, das ist, ich meine, Heine Verlag ist ja noch nicht, die verlegen ja auch normale Sachen. Ja, Star Trek Bücher. Ja, also Fantasy Bücher und Star Trek Bücher und sowas. Genau wie das halt. Ja, aber da steht doch bestimmt Sachbuch hinten drauf oder so. Nein. Nein, okay. Aber erstmals im Taschenbuch steht hinten drauf, erstmals. Das heißt. Ah, davor gab es ein Hardcover. Ja, das ist vorher in so einem kleinen Verlag erschienen, halt in so einem Esoterik-Verlag und dann wurde das irgendwie nochmal rausgebracht als Taschenbuch von Heine. Ja. Nachdem es in der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben war. Ich denke, was wirklich beängstigend ist und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich dieses Buch tatsächlich in einem normalen Buchladen käuflich erwerben konnte. Das sagt ja schon einiges darüber aus, wie oft so ein Buch tatsächlich gekauft wird. Ja. Das ist ein bisschen erschreckend. Gut, also danach erzählt sie im Vorwort noch, wie sie zu dem Job gekommen ist. Also sie hatte eine Prophezeiung von einer Wahrsagerin, die gemeint hat, in Zukunft wirst du irgendwann ein Medium werden. Du bist jetzt nur noch nicht bereit. Und dann halt 2002 war es dann soweit. Da hat Kryon sich dann gemeldet. Also gerade als er fertig war mit dem Magnetfeld. Davor hat er auch keine Zeit gehabt. Ja, ja. Ganz gut ist die Stelle, wo sie meint, am schwierigsten wäre es, sich selbst davon überzeugen, dass nicht alles ein Produkt der Fantasie ist. Das kann ich verstehen, aber es ist ja bei allen Religionen da so. Da hat sie ja sich ganz schön angestrengt. Erfolgreich. Ja, und im Folgenden spricht dann nur noch Kryon, halt durch sie. Und man muss da an der Stelle sagen, dass Kryon für ein allmächtiges Wesen doch einen recht langweiligen Stil hat. Also es liest sich ungefähr so, wie eine knapp 60-jährige deutsche Journalistin schreiben würde. Wie, wenn man das liest, kommt einem das so vor? Also man hört ja immer die Stimme vom Autoren sozusagen in seinem Kopf, während man liest, hat die Stimme Hall. Also für mich hat es während des ganzen Lesens des Buches eigentlich immer permanent den Hall-Effekt. Genau, aber Kryon ist auch ein sehr humorvoller Genosse. Genau, und ich möchte ein paar Stellen vorlesen und dann können wir kurz darüber reflektieren. Also wie ist die Ausgangslage von der Menschheit? Das ist wichtig, um zu wissen, was Kryon uns mitteilen will. Also wir sind immer noch in der dritten Dimension, da krebsen wir halt rum. Und das ist schlecht, weil in der vierten oder beziehungsweise der fünften Dimension warten alle Antworten auf uns. Ach so. Also Unsterblichkeit etc. wartet darauf. Das Ziel muss sein, die Erde muss in eine neue Umlaufbahn. Und zwar in die Umlaufbahn der Zentralsonne. Was? Ich mag mich irren, aber es kann sein, dass das ungünstig für uns wird, weil es da eventuell sehr heiß ist. Ich mag mich irren, aber es haben die Leute schon mal versucht. Das war auch diese Jump-Gruppe vor ein paar Jahren, die versucht haben, alle in Nordamerika und Europa gleichzeitig zur selben Zeit einmal hochzuspringen und damit die Erde ein bisschen aus dem Orbit zu bringen, um so die Eiszeit zu verhindern. So muss man sich das vorstellen. Ja, und die Zentralsonne ist auch gleich Gott oder Spirit. Ach so. Great Spirit, lieber Gott. Das haben sie mal gesagt bei Menschen bei Maischberger am Anfang der Sendung. Genau. Und wie kommen wir zum Zentralsonnensystem? Wir müssen uns natürlich spirituell entwickeln. Ach so. Und sind wir dazu bereit? Ich glaube, wir nicht. Sind wir dazu bereit? Ja! Also dann lesen wir mal einen Abschnitt. Die Frage ist doch eher, ist unsere DNA dazu bereit? Ja, unter anderem noch dekodiert werden. Ich lese mal was vor. 1987 maß ein himmlisches Gericht die Schwingungen der Erde. Es wurde befunden, die Erde sei bereit für den Aufstieg. Meine erste Aufgabe ist es gewesen, den Kometen, der auf dem Weg zur Erde war, zu zerstören. Es war der Gesandte, der Auslöser zur Eliminierung der Erde. Er existiert jetzt nicht mehr. Ich durfte den Kometen sprengen. Die Erde kann ihren Weg nunmehr weitergehen. All dies ist, für Zweifler, auch in wissenschaftlichen Schriften nachzulesen. Eure Astronomen haben es wohl vernommen, was dort geschah. Sie waren verwundert, dass dieses große Objekt auf einmal in viele Einzelteile zerbarst. Das war meine erste Aufgabe, als ich gerufen wurde. Damit war der Beginn einer neuen Erde eingeleitet. Nach der Neuausrichtung des Magnetgitters wird nun die Entwicklung der Erde immer gezielt bergan gehen. Von welchen Kometen redet sie denn da? Weiß ich nicht. Levy Shoemaker 9 oder wie viel war das? Der so in Jupiter reingeflogen ist. Ja. Dann haben wir ja die Antwort, was mit dem passiert ist. Ja. Ich finde es bescheuert, dass der Cryon sich mit den fremden Federn schmückt und einfach Bruce Willis, der sich für uns geopfert hat. Ja. Das stimmt. Ja, aber es ist gut, dass er damit angibt. Ja, Buch. Das hat er anscheinend nötig. Aber nichtsdestotrotz ist es doch eine erfreuliche Meldung für die Erde. Ja. Das bleibt so festzuhalten. Egal, wer es war, ich bin froh, dass wir noch nicht in mehreren tausend Stücken hier durch das All pilgern. Ja, und das Magnetgitter ist neu ausgerichtet. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf Kompass? Müssen wir neue kaufen? Ab 2012? Ist Cryon eventuell eine Erfindung der Kompass-Industrie? Der Kompass-Lobby. Kompanchen. Die sagen, seit GPS geht es immer bergab mit uns. Oh, die Armen. Naja, und er fährt dann noch fort. Und zwar, die Ausrichtung des Magnetgitters macht es unter anderem möglich, diese neue Energie, die nun in und auf die Erde fließt, zu empfangen. Für den einzelnen Menschen bedeutet dies diese sogenannte neue Energie, die Christusenergie, eine Möglichkeit, sich leichter spirituell weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, so wie bei Final Fantasy VII oder sowas. Der Lebensstrom. Ah ja, okay, da war es ja auch geil, ja. Ach nee, das war im Film. Verstehen unsere jungen Hörer vielleicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Oder gerade, was auch immer man als jung definiert. Danach bringt er noch ein paar Argumente, warum das gut ist, sich spirituell zu entwickeln, weil wir dann auch endlich das blöde Todeshormon überwinden das und nicht mehr sterben müssen. Das wird durch ein Hormon ausgelöst. Ja. Und ich, soweit ich weiß, fließt das dann aus dem Körper raus, sobald wir uns entwickelt haben. Ja, wir müssen uns karmisch reinigen. Ah, okay. Wenn das aus dem Körper rausfließt, ist doch davon auszugehen, dass das irgendwo in unserem Abwassersystem landet. Jetzt die große Frage, sind Kläranlagen bereit, Filter einzubauen? Gegen das Todeshormon. Und vielleicht kann man einfach ein Lebenshormon dazukippen und dann geht's wieder oder so. Ja. Das ist zu hoffen, ja. Ja. Das wäre schon teuer. Vielleicht übernehmen das ja die Gemeinden oder die Bundesländer. Da kommt ja der Streit. Sollten wir einen Brief aufsetzen. Ja. Auf jeden Fall sollten wir das im Hinterkopf behalten. Todeshormon ist Bundessache. Und wie wirkt sich das auf Tiere aus, die in den Kanalisationen leben? Sterben die oder mutieren die? Das wäre auch gut vorher zu wissen. Ja. Wie dem auch sei, er beschreibt hier nochmal kurz, wie sich der Vorgang ungefähr anfühlt. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du spüren, dass körperlich und auch seelisch vieles von deinen Altlasten herausgefiltert wird. Du wirst vielleicht Schmerzen haben, wo du noch nie welche hattest. Vielleicht weinst du viel. Es kommt, wie bei der Homöopathie, zu einer Erstverschlimmerung, um danach zu gehen. Dann lass alles los. Schön. Okay. Erstverschlimmerung ist das allerschlimmste Konzept, das ich jemals gehört habe. Also wenn man die Medikamente nimmt und dann geht es einem erstmal ganz, ganz schlecht, dann ist das sehr gut. Ja. Ist ja so wie mit Fieber, das muss auch erst ansteigen, bevor es dann fällt. Ja. Das Gute ist halt, dass man dann sehr gut unterscheiden kann, ob die Krankheit schlimmer geworden ist oder ob die Krankheit jetzt geheilt wird. So, das hat dieselben Symptome. Wow. Homöopathie ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ja, da muss man mal eine Special-Sendung komplett machen. Da können wir einen ganz neuen Podcast zu machen. Danach schneidet Cryon kapitelweise mehrere gute Themen an. Das eins wäre zum Beispiel Liebe. Die Art und Weise zu lieben. Ich stelle euch die Frage, was ist Liebe? Was ist es, was ihr Liebe nennt? Das kommt ganz auf diese Formulierung. Immer das, was ihr nennt. Ganz furchtbar. Schwer zu lesen. Jemanden in seiner Nähe haben zu wollen. Jemanden in den Arm nehmen. Oder jemanden ein Geschenk zu machen. Ja, das ist etwas, was ihr Liebe nennt. Ich nenne es gerne haben. Das ist seins. Ach, Kryon. Oh Mann. Auf den Arm nehmen, das nennt er auch Liebe, ne? Nach seiner Definition ist Liebe, sich allem zu öffnen und mit dem Universum eins zu werden. Nice. Er ist so eine coole Katze. Ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gutes Thema ist zum Beispiel der Abschnitt die menschlichen Süchte. Da sind extrem gute Tipps dabei, wie man Süchte überwindet. Aber zuerst erklärt er mal, was Süchte sind nach seiner Definition. Es gibt viele Süchte. Ihr neigt dazu, bestimmte Süchte als asozial zu bezeichnen. Das solltet ihr nicht tun. Verurteilt diese Aspekte der Dualität nicht. Sie gehören zur Entwicklung auf diesem Planeten. Wenn jemand Alkohol trinkt, Heroin spritzt oder sich mit Tabletten berauscht, ist es genauso als Suchmittel zu erkennen, wie Harmoniesucht, Essstörung, Kaufsucht, Streitsucht und anderes. Ein jegliches auf der Suche sein ist gleichwertig und stört das Allgemeinbefinden, stört die Harmonie. In jedem von euch steckt diese Suche. Rümpft also nicht die Nase, sondern versucht zu verstehen, helft dieser Seele, wieder in ihre Mitte zu kommen, ehrt und respektiert, dass sie auf der Suche ist. Gebt ihr Stärkung und erkennt, dass viele der Mittel, die übergeordnete Stellen anbieten, nicht ausreichen. Heilt ihr eins zu eins, erweckt ihr spirituelles Wachstum. Heilt ihr eins zu eins. Ermuntert sie, ihre spirituelle Quelle zu finden, ihr höheres Selbst und ihren Geist früher anzuerkennen und regelmäßig zu meditieren. Den Kontakt nach innen zu pflegen. Das ist die wahre Hilfe. Nichts anderes hilft, die Sucht zu beenden. Gut. Das ist medizinisch belegt. Ja, das ist das, was Heroinsüchtigen sehr helfen wird. Die sind ja zum Glück nicht körperlich abhängig. Ja, und jetzt nochmal ein Tipp für alle Heroinsüchtigen da draußen. Überlass es deiner Führung, deinem höheren Selbst, dich von all diesen Belastungen zu befreien. Es gehört zu deiner Entwicklung. Ich sage dir, es ist besser, den Mittelweg zu wählen. Den radikalen Mittelweg. Ja, wenn du zur Zeit noch nicht frei bist, nimm es entspannt an und sage dir, ich lasse es irgendwann los. Ich weiß es. Klingt ein bisschen so, als ob da jemand aus Erfahrung spricht. Ja. Aber ich will Kryon jetzt nicht unterstellen. Das ist wieder mal ein guter Tipp für Leute, die nicht wirklich Probleme haben. Das ist echt irgendwie wie Dr. Scheel wieder. Einfach gute Laune. Ja, wenn du prima drauf bist, dann brauchst du keine Drogen. Ja. Dr. Roberto Blanco. Das ist schon etwas zynisch an dieser Stelle von Kryon. Ja, hat er trotzdem ganz schön gesagt, finde ich. Wenn es nicht von ihm kommen würde, fände ich das vielleicht besser noch sogar. Ja, und weil das eine deutsche Autorin ist, sagt Kryon auch was zu Deutschland. Ah, zum Land oder WM? Zum Team? Zum Land. Ah, schade. Ach so. Also Deutschland ist natürlich sehr, sehr wichtig für den spirituellen Aufstieg. Ach so. Weil viele von uns haben Vorfahren in Atlantis gehabt oder waren schon mal in Atlantis inkarniert. Ja. Darauf bist du wahrscheinlich auch gestoßen. Ja, das kann ich auch aus persönlicher Sicht bestätigen. Ja, hast du deine atlantischen Wurzeln erforscht. Ja. Spiritueller Weltmeister 2012. Deutschland. Immerhin. Ja, und dann sagt er kurz was über die göttlichen Strahlen. Das sind, ja, ich kann euch nicht viel mehr dazu sagen. Es steht einfach so da, göttliche Strahlen. Und ein Teil dieses göttlichen Strahls befindet sich im ätherischen Bereich über der Stadt Berlin. Ja. Wundert ihr euch noch über den Mauerfall? Göttliche Kräfte und Erdschöpferkräfte waren hier am Werk. Also, danke David Hasselhoff, danke Kryon. Der nächste wunderbare Abschnitt heißt das kristalline Gitter oder die Umschreibung der Erdgeschichte. Und Kryon fängt an. Man könnte sagen, liebe Freunde, meine Aufgabe hier auf der Erde ist erfüllt. Aber das trifft nicht den Nagel auf den Kopf, so würdet ihr es ausdrücken. Noch nicht. Es ist gut, dass er jedes blöde Wortspiel oder Idiom etc. mit einem so würdet ihr es ausdrücken entschuldigen muss. Lass es doch einfach weg, Kryon. Ja, wie redet der denn eigentlich selber? Welche Sprache? Zu Hause redet er nicht so, was wette ich mit dir? Ja. Also welche Sprache er redet, das erfahren wir später. Oh. Der Kryon hier, der versucht immer, so gut es geht, in der Sprache der Menschen sich auszudrücken. Ich hoffe, er channelt bald mal ein Wörterbuch, Kryon. Da lese ich auch gleich was zuvor. Das sagt dann eben auch warum. Gut, und Kryon erzählt in diesem Abschnitt, dass man könnte denken, er wäre jetzt eigentlich fertig mit seiner Arbeit, weil 2002 war das magnetische Gitter ja fertig. Ja. Aber dann kam die nächste Aufgabe, nämlich das kristalline Gitter zu errichten. Das ist ein ganz anderes Gitter. Und das muss bis 2012 fertig sein, weil dann wird das himmlische Gericht nochmal auf die Bühne treten und die Erde nochmal prüfen. Das ist also die TÜV-Plakette für die Erde erneuern. Ja, die haben. Das ist ja ätzend, aber doch nicht dadurch, dass er uns einsperrt in Kristall und magnetischer Strahlung. Ja. Ich finde das ätzend. Ja, das ist vor allem vermutlich schlecht für die, Abgas-Sonderuntersuchung, oder? Also ja. Wenn wir so eingesperrt sind? Ja. Oder vielleicht ist es gerade deshalb ganz gut. Es gibt auch übrigens noch ein drittes Gitter. Ach so. Ja. Aber das dritte Gitter ist unser Bewusstsein. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt das ist wichtig, das Snickers-Gitter. Alle drei zu überlagern. Ah. Gut. Aber Cryon gibt hier auch an dieser Stelle zu, es ist oft schwer, Worte für euch zu finden, um all das auszudrücken, wer wir sind, was unsere Arbeit ausmacht. Denn solange ihr in der Dualität seid, werden euch einige Dinge nicht verständlich sein. Das hat etwas mit der Strukturierung eures Imprints, eurer DNS zu tun. Die Änderungen durch die neue Energie sind gegeben. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, lieber Cryon, dass du einfach nicht so gut erklären kannst, was du da eigentlich willst. Vielleicht. Der gute Cryon. Genau, es findet eine Ausrichtung statt. Aber trotzdem, solange ihr in diesem System weilt, habt ihr keinen gesamten Überblick über den Schöpfungsprozess, darüber, wie alles im Kosmos funktioniert. Damit habt ihr euch einverstanden erklärt, bevor ihr auf diesem Planeten inkarniert seid. Ich erinnere mich, ich habe was unterschrieben. Ich finde es gemein, Babys Stifte in die Hand zu geben. Ja. Wir schreiben doch alles. Ja, natürlich auch ein wichtiges Thema für Cryon ist Atlantis. Und da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen. Und zwar steht in einem Abschnitt, wie Atlantis untergegangen ist. Das kann man in zwei Sätzen erklären, wie Atlantis untergegangen ist. Das war ein ganz einfacher Vorgang. Ja. Atlantis ist untergegangen durch den Missbrauch mit Tönen, mit Schwingungen. Ein Urton wurde hervorgebracht durch Experimente. Ein Urton, der die Zerstörung einläutete. Das ist noch etwas kompliziert zu verstehen. Das stimmt. Ein Urton. Ja, da hat jemand in Atlantis die Vuvuzela rausgeholt. Die Urton. Die Welt unter. Ja. Scheiße. Das wird auch nicht weiter erklärt, oder? Nein. Es wird halt. Nein. Aber wir haben gelernt, dass zu viele Experimente dem Menschen eher schaden. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Angst, weil ich erinnere mich noch vom letzten Mal, dass 2012 auch hinweisen könnte auf den Ton Nummer 5. Hoffentlich ist das nicht der entsprechende Urton. Ja. Also jedenfalls waren wir zur Zeit von Atlantis schon mal kurz davor aufzusteigen. Aber dann hat halt jemand diesen blöden Ton... Den Elfmeter verschossen. Ja. Dann hat jemand diesen blöden Ton gemacht und dann war alles wieder kaputt. Gut, ja, das war's schon zum Hauptteil des Buches. Da sind noch viele andere Themen, die Cryon anschneidet, was zum Beispiel Lichtarbeiter tun und so. Aber das war alles nicht so interessant. Wie gesagt, es ist in konzentrierter Form ist das alles sehr lustig, aber wenn das so ausgewalzt wird, dann wird das ziemlich schnell langweilig. Aber er hat am Ende noch eine gute Frage- und Antwort-Sektion mit einigen sehr, sehr wichtigen Fragen, die man natürlich stellen sollte. FAQ Cryo. Einige interessante Antworten sind dabei. Die erste Frage ist, lieber Cryon, es werden immer mehr Magnetprodukte angeboten, die uns helfen sollen, unsere körperlichen Beschwerden zu lindern oder zu heilen. Matratzen, Kissen und vieles andere. Was kannst du uns dazu sagen? Und dann freut er sich erstmal, dass er darüber reden darf. Es ist ja sein Spezialgebiet, weil es ja vom magnetischen Dienst. Sagt dann aber interessanterweise, dass man sich darauf nicht verlassen soll. Was? Dass das zwar ein bisschen helfen kann, aber wenn man es zu lang macht, wenn man sich zu viele Magneten und das Kopfkissen legt, dann ist das auch schlecht. Das war schon überraschend, diese Antwort. Kann er dann einige Sachen empfehlen, die auf jeden Fall gut sind, die wir benutzen können? Also einfach für den Hausgebrauch jetzt? Man muss halt manchmal, ja, was genau weiß ich nicht, aber man muss manchmal seine Organe umpolen. Oder. Ja. Ja. Okay. Und sowas. Na gut, das liegt ja auf der Hand. Und seine Magnetfelder richten. Ja. Aber das muss man halt nur manchmal machen und meistens reicht es auch, wenn man selbst drüber nachdenkt oder sowas halt. Oh, okay. Man hat sehr starke Selbstheilungskräfte. Ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig. Ich finde, Cryon sollte eigentlich branded products anbieten von ihm selber, dass wir einfach bedenkenlos kaufen können. Ja, Cryon branded. Seal of approval. Und dann kommt ein ganz interessanter Part, wo eine Frage gestellt wird, ob man denn für den Aufstieg in die geistige Welt Seminare oder sowas braucht. Und da sagt Cryon, das solltet ihr euch jetzt merken, Alles andere zu diesem Thema habe ich schon einmal erwähnt, aber ich sage es gern noch einmal. Seminare in der Form, wie ihr sie versteht, Einweihungsrituale und alle Dinge, die angeboten werden, sind nicht notwendig. Was? Also bitte merken. Nur Bücher. Was? Aha. Ja. Dann noch eine Frage, die Tim wahrscheinlich interessiert. Was sind Kristallkinder? Ja. Das war auch genau die Frage, die mich zum Kauf des Buches hat verleiten lassen. Also Kristallkinder? Das sind Kinder, liebe Freunde, die noch weiterentwickelt sind als die Indigo-Kinder. Noch weiter? Was? Ich dachte, das sei dasselbe. Also, hat Wikipedia mal wieder gelogen. Nein, das ist nicht dasselbe. Indigo-Kinder gibt es schon sehr, sehr lange. Das sind die ganzen Leute, die zum Beispiel jetzt die Bücher schreiben und sowas. Aber Kristallkinder, die gibt es erst seit 7 Jahren. Ah. Also seit 7 Jahren, 2004. Also die ersten Kristallkinder kommen jetzt so langsam in die Schule. Die Kinder der Indigo-Kinder sind Kristallkinder. Also quasi sind Kristallkinder, Indigo-Kinder, the next generation. Ja. Okay. Indigo-Kinder sind noch ein wenig störrisch. So steht es ja auch dran. Ah, trotziger, okay. Weniger anpassungsfähig. Da hat Wikipedia vielleicht doch nicht gelogen, weil da stand, glaube ich, Indigo-Kinder seit kürzerer Zeit auch Kristallkinder. Aha. Ja, oder? Die sind ja Indigo-Kinder, weil die Aura ist ja Indigo. Ja. Daran kann man ja es sehen. Ja. Es wurde ja auch erst von der Frau entdeckt, die Farben sehen konnte, die Auren. Ich kann auch halt Farben sehen. Farben, nein, aber die Auren farblich wahrnehmen konnte oder visuell die Farben der Auren wahrnehmen konnte. Ja, nicht schlecht. Hat damit auch ein schönes Buch geschrieben. Dann wieder ein relativ unerfreulicher Abschnitt. Lieber Kryon, was bedeuten die fürchterlichen terroristischen Ausbrüche in unserer Zeit? Ich weiß das schon. Die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Es ist eine Struktur, die nach oben kommt, wo gewandelt wird. Wie bei der Homöopathie. Hä? Es kommt erst einmal etwas heraus, was nach oben muss. Das sind oft alte Wurzeln, die jetzt hochkommen. Auch dazu kann ich nur sagen, es ist nicht angenehm und ich kann verstehen, wo eure Ängste sind. Aber es gehört mit zum Prozess. Ihr könnt einfach nur Licht und Liebe in die ganzen Krisengebiete schicken. Und ihr könnt beispielsweise auch wieder eure Strahlen in Anspruch nehmen, euer Herz öffnen und vielleicht zu dritt oder zu viert zusammensitzen, gezielt Liebesenergie in diese Krisengebiete senden oder auch zu den Menschen, die dort ihre Dienste tun. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann auch jetzt sofort einmal für unsere Mannschaft. Naja, ich habe ein bisschen Angst, nicht, dass in der Zeitung steht, Israel blockiert Licht- und Liebetransport in die abgeschlossenen Gebiete. In Iran oder nach Nordkorea. Damit wir nicht auf so einer traurigen Note enden für diesen Abschnitt, noch einen kosmischen Witz. Nicht alle haben schon auf der Erde gedient. Ich zum Beispiel war noch nie inkarniert. Meine Partnerin fragt mich oft, Kryon, weißt du, wie Erdbeermarmelade schmeckt? Nein, sagen wir mal, ich fühle es. Vielleicht gehört es ja irgendwann zu meinem Dienst, all dies zu erfahren. Vielleicht stelle ich mich irgendwann in die Schlange der Seelen an, die jetzt warten, auf der Erde zu inkarnieren. Danach kommt ein Smiley und dann in Klammern, das war kosmischer Humor. Danke für den Tipp. Das war nicht nur kosmischer Humor, das war köstlicher Humor, danke. Ja. Okay, damit bin ich eigentlich fertig mit diesem Buch. Das ist echt ein hervorragendes Buch. Ja. Was soll denn da jetzt eigentlich die Message sein? Also man soll dieses Buch kaufen und dann selber channeln oder soll man einfach mehr von den Büchern kaufen von dieser Frau? Also Frau Bessen bzw. Kryon selber ist der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich channeln kann und sie ist halt das Medium, um zu vermitteln, dass das doch, ja, dass jeder das tun kann. Ich finde es problematisch, dass Kryon nicht Co-Autor von dem Buch ist. Vielleicht ist das nach deutschem Verlagsrecht nicht so möglich oder so. Ah, okay, das würde ja nicht, dass Kryon irgendwann mal auftaucht und sein Geld dafür sehen möchte. Ja, aber zumindest hat der Kryon hier in diesem Buch noch einen gewissen Restanstand. Also okay, das ist ja nicht. Man soll alles kaufen, ganz viele Seminare besuchen. Ja, das stimmt. Also für diejenigen, die jetzt noch zweifeln an der neuen Bewusstseinsebene und an dem Konzept des Channelings allgemein, habe ich noch beim Bäcker einen wunderschönen Flyer gefunden. Da finde ich auch immer die wichtigsten Dokumente. Sowas liegt beim Bäcker aus. Naja, das ist ein Flyer zu Kryon mit einem kurzen Text, das ist auch wieder Kryon, gechannelt von Barbara Bessen, derselben. Im Gegensatz zum Buch, ich weiß nicht, wie es in dem Buch ist mit dem Deutschen allgemein, aber hier hat Kryon doch ganz große Schwierigkeiten in der Groß- und Kleinschreibung und in der Zeichensetzung der deutschen Sprache. Naja, ich werde auch hier eine kurze Passage mal vorlesen, in der es um genau diese Zweifel geht. Und zwar sagt uns Cryon hier: Der Aufstieg ist eine Veränderung der Bewusstseinsebene. Wenn du schon gut mit der geistigen Welt verbunden bist und den Kontakt pflegst durch Kommunikation, fragst du dich vielleicht öfter einmal, warum sitzen Cryon und Saint-Germain nicht neben mir, wenn ich mit ihnen spreche? Das können sie doch gern tun. Es würde mich erfreuen und mir meine Zweifel nehmen, ob alles korrekt ist, was ich empfange und was ich durch andere Menschen und Medien höre und lese. Eine herrliche Vorstellung, nicht wahr? Du sprichst mit der geistigen Welt und dein Gesprächspartner sitzt lächelnd, für dich irdisch wahrnehmbar neben dir. Warum ist dem nicht so? Erstens, weil die geistigen Helfer entscheiden, in Übereinkunft mit deinem höheren Selbst, deinem goldenen Engel, wann für dich der richtige Zeitpunkt für die Begegnung ist. Das hat verschiedene Gründe, die beim längeren Nachdenken auf der Hand liegen. Zweitens. Was? Ja. Was? Genau, so steht es da. Oh, steht Punkt, Punkt, Mann, Punkt. Und es geht weiter mit zweitens. At its best. Ja. At its best. Zweitens, weil es sowieso oder erst ansteht, was auch immer das für ein deutscher Satz sein soll, wenn dein Bewusstsein sich verändert hat. Ich finde diesen Abschnitt insofern... Ich habe schon wieder vergessen, was am Anfang die... Es ist zumindest sehr gut, dass meine Zweifel genommen werden durch den Satz: Bei längerem Nachdenken ergibt alles einen Sinn. Ja. Dann liegt das auf der Hand. Richtig. Kann von dort wieder direkt unter den Tisch gekehrt werden. Ja. Naja. Auf jeden Fall muss ich sagen, dieser Flyer hat auch noch weitere gute Stellen, die du aber auch schon zum größten Teil angesprochen hast. Nichtsdestotrotz hat er mich befreit und mich bereit gemacht für neue Erdabenteuer. Insofern danke ich ja für diesen Flyer und Cryon im Allgemeinen. Okay. Ja, dann habe ich noch was zur Schattenseite von Cryon zu sagen. Und zwar irgendwann Ende 2003, da muss Cryon dann wohl unter Energiemangel im Portemonnaie gelitten haben oder sowas und hat dann sich gedacht, ich rufe mal die Sabine an, vielleicht kann die mir helfen. Und Sabine Sangita Wenig ist dann ans Telefon gegangen. Und extra für Cryon hat sie ihre enorm erfolgreiche Karriere links liegen gelassen und hat sich dann halt der Gründung der Cryon-Schule gewidmet. Zusammen mit ihrem Mann Heiko El-Shara. Genau, und Cryon hat der Sabine dann 48 Schritte übermittelt, die sie an die Menschen weitergeben soll. 48 Schritte, das ist eine gute Zahl. Um sie in mehrere Seminare zu unterteilen. Ja. In 48? Sind oder 4 Seminare. 4 mal 12. Ja, okay. Oh. Gut, und so Seminare, die kosten 50 bis 200 Euro. Nein, die kosten nicht, die sind kosten nur Energieausgleich. Oh, Entschuldigung. Ja. Mist. Ich weiß aber nicht, wo die Umwandlung letztendlich stattfindet. Der Kurs ist gerade wieder ganz gut. Ist 1 zu 1 gerade wieder. Ja. Was man natürlich auch braucht als Anhänger von Cryon ist ein Ursprungsname. Ja. Den kriegt man für 40 Euro. Wenn man nicht Schüler ist, als Schüler ist er umsonst. Was? Ah. In der Cryon-Schule oder einfach nur so hier an der Sophie-Scholl-Schule Tübingen? An der Cryon-Schule. Achso. Schade. Und Cryon-Schulschüler. Also den Ursprungsnamen kriegt man dann direkt von Cryon selbst. Der sagt dir, du heißt Lothar Matthäus oder so. Aber wirklich, ich glaube, wir können euch ein Angebot machen. Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, kriegt ihr einen gratis Ursprungsnamen von uns. Ja, auf jeden Fall. Sag doch mal kurz die E-Mail-Adresse. Ja, humoralpathologie@gmail.com. Also, ich sorge persönlich dafür, dass jeder einen Ursprungsnamen bekommt. Ja, wir machen das umsonst. Ja. Und ich finde, wir sollten auch Fragen zu Cryon könnten wir auch von Cryon beantworten lassen. Genau. Ja, also könnt ihr auch. Ich stehe nämlich auch jetzt mittlerweile stehe ich im engen Kontakt mit Cryon. Also jedenfalls genauso lange drüber. Also, ja, ich habe überwunden, dass es nur eine Vorstellung meiner Fantasie ist und jetzt weiß ich, dass es Cryon ist, der zu mir redet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Cryon gesagt hat, dass ihm manchmal die Worte fehlen, um sich auszudrücken. Ja. Ja, aber glücklicherweise hat er diesmal seine eigene Sprache mitgebracht, die Lichtsprache Elohim. Hey, ich dachte, Elohim waren diese Metallteile, die wir letzte Woche kaufen konnten. Ja, das waren die Elohim-Essenzen. Ja, ah, okay, sorry. Die stehen auch irgendwie in Verbindung damit. Okay. Wenn man sich für die Schule anmeldet, kriegt man übrigens auch immer eine Gratis-Essenz. Die Sprache ist ziemlich kompliziert. Aber zum Glück hat jeder Buchstabe in der Elohim-Sprache einen entsprechenden Buchstaben in unserer Sprache. Wow. Und man kann sich auch auf der Internetseite den Font runterladen für diese Sprache. Aber Windix habe ich eigentlich schon. Das ist aber nice. Das ist ja wie bei Final Fantasy 10 jetzt. Ja, Albed ist das. Also es ist einfach nur so, jeder Buchstabe aus Deutsch wird ausgetauscht gegen einen Buchstabe aus Elohim und dann ist das die andere Sprache. Aber die Buchstaben müssen ja anders ausgesprochen werden, sonst könnten wir uns ja trotzdem, wenn wir die nicht schreiben, sondern sprechen, einfach darauf verständigen, oder? Also in den Unterlagen so wird das, was in Elohim-Sprache ist, meistens doch in unseren Buchstaben geschrieben. Ah, okay. In unseren Zeichen. Das ist dann doch schon vorübersetzt. Dann ist es noch umso besser, dass er sich nicht so gut in unserer Sprache ausdrücken kann. Ich finde, wir könnten jetzt den Podcast auf Elohim-Sprache einfach weitermachen. Ja. Sofort reden wir nur noch Elohim-Sprache. Es gibt ein Glossar auf der Seite von der Kryon-Schule. Für alles, was man so braucht. Genau. Auch dabei sind Kristalle. Kristalle sind hier nicht wie im echten Leben, regelmäßig angeordnete Atome oder Moleküle, sondern geometrische Formen, die man sich entweder aufmalen kann oder auch praktischerweise als Karten im Online-Shop der Kryon-Schule kaufen. Ja, und auch als Essenz gibt es die auch. Vielleicht nicht bei der Kryon-Schule, aber ich habe woanders schon mal gesehen, dass man Kristallessenzen kaufen kann. Mhm. Ja, das ist schon praktisch. Und man kann die auch sich so schicken. Also über Gedanken, faxen, aber halt über Gedankenübertragung kann man die so schicken. Man muss so konzentrieren sich drauf und dann schickt man das irgendwo hin. Das ist die beste Art, das zu faxen. Auf jeden Fall kann man es auch einfach aufmalen. Es ist egal, ob man sie falsch malt, weil der Wille zählt. Und man kann mit den Kristallen dann zum Beispiel seine Lebensmittel energetisieren, magnetisieren, entmagnetisieren, was man halt braucht. Also wenn man damit die Lebensmittel nicht immer in der Heizung kleben. Nein, wenn man zum Beispiel eine Banane isst und die Banane fällt wieder aus dem Mund, dann kann man seinen Kristall in den Mund nehmen, damit der Magnet im Mund umgepolt wird und die Banane nicht mehr abspritzt. Was mir übrigens sehr oft passiert, dass mir Bananen aus dem Mund fallen. Das ist gut, dass das Problem endlich gelöst wurde durch die Kristalle. Ja. Genau, das haben wir uns jetzt ausgedacht, aber es ist nicht so weit weg von den richtigen Anwendungsbereichen. Wir haben es letztes Mal schon gehört, dass man davon warme Füße zum Beispiel bekommt. Mhm. Ja. Und sich die auf die Fußsohle malt mit Kuli. Für einen heißen Kuli. Was steht da drin mit Kuli? Ja, man kann mit den Kristallen, habe ich auch gesehen, dass die auch benutzt werden als eine der Grundsubstanzen bei Homöopathie. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie man ein aufgemaltes Symbol als Grundsubstanz nehmen kann für irgendwas, aber die benutzen ja auch Vakuum und Wasser, was dann in Wasser gelöst wird. Das weißt du halt nicht in deiner Dualität. Richtig, in meiner Dualität. Drin, man so. Das weiß man doch, das wird angezündet und dann wird die Asche davon genommen. Ach so, du Indio-Kind. Echt? Komm mal wieder, du darfst gleich nicht mehr mit den Kristallkindern spielen. Ja, ansonsten hat Kryon natürlich wieder das ganze Repertoire an Botschaften von Harmonie und Errichtung von irgendwelchen Gittern parat. Und ja, an der Schule gibt es dann auch Jobs. Alle vom Arbeitsamt anerkannt, zum Beispiel Magier. Also es werden eigentlich größtenteils Leute ausgebildet, die dann Leute ausbilden. Es gibt Begrüßungsformeln und es gibt Großveranstaltungen. Und wie nennen wir solche Strukturen? Sekte. Ja, und ja, ich glaube, ich möchte dann jetzt auch langsam zu Ende kommen, weil wir haben genug über Kryon geredet. Zum Schluss vielleicht noch eine kurze Passage aus einem Channeling. Jetzt nicht von Kryon, sondern von seinem Kollegen, Melek Metatron. Melek heißt König, steht im Glossar. Metatron ist doch von, ist er von den Decepticons oder von den Autobots? Ja, und das war ein Channeling, das kurz nach dem Seebeben 2004 gemacht wurde, wo ja sehr viele Menschen in Südostasien umgekommen sind. Und da sagt der Herr Metatron Folgendes. Ich weiß, dass Millionen Menschen von den Seebeben und den damit verbundenen Folgen schockiert und in ihrem Herzen tief bewegt sind. Ihr seht die Bilder der Zerstörung und obwohl es euch von uns vorausgesagt wurde, nehmt ihr das als Naturkatastrophe wahr und verfallt in tiefes Mitleid. Doch ich, Melek Metatron, der Herr der Herrscher, sage euch, das ist dem Bewusstsein von Lady Gaia nicht dienlich. Es wurde euch bereits in vielen Channelings vorausgesagt, dass sich Mutter Erde von allen alten und negativen Gedankenmustern, die die Menschen in tausenden von Inkarnationen auf Lady Gaia abgeladen haben, befreien muss. Stell dir vor, wenn du die Bilder des Schreckens siehst, dass diese Seelen zugestimmt haben, zu gehen und somit ihren Auftrag zu erfüllen. Also ich würde sagen, Melek Metatron ist in Sri Lanka nicht so der Renner, oder? Nee. Ja, ein dummes Arschloch. Du musst gar nicht drüber lachen über den Arsch. Nee, das ist wirklich nicht mehr lustig. Was fällt dir denn ein, dass der sagt, I told you so? Ja, das ist doch... Ja, vor allem alle negativen Energien. Zum Glück waren das ja nur so komische Leute aus Asien. Aber was zum Glück? Sind nicht so wichtig wie Deutschland in der spirituellen Welt. Aber ihre Seelen waren ja doch vorbereitet. Ja, die haben zugestimmt. Also war es dann doch nicht schlimm. Also, Mann. Es ist ja immer ganz lustig, aber manche Sachen sind einfach da zu schlimm. Einfach auf, weil so Statements. Ja. Ja, zum Glück kommt der nicht im Fernsehen. Melek Metatron. Ja, und die Grünhandschule ist ja einer der Hauptwerbepartner des Elixier-Magazins. Schön zu wissen. Ja, also ja. Man wird manchmal auch meinen, dass die relativ identisch sind, nicht wahr? Ja. Ja. Gut, das war's. Dann der Abschnitt ist erstmal zu Ende. Ne? Gehen wir erstmal in die Pause, ne? Ja, eine kleine Pause. Eine wohlverdiente Pause. Und nach der Musik sind wir wieder da. Wir sind zurück aus unserer Pause und jetzt wird uns Tim beglücken mit seinem Thema. Das da wäre Lemurien. Ja, also zunächst muss ich sagen, ich denke, es ist an der Zeit, Dinge auch mal in Frage zu stellen. Und als ich vorhin mal nochmal mein Geschichtsbuch aus der Schule rauskramte, musste ich feststellen, ich habe selbstverständlich nachgeschaut, was war denn 100.000 vor Christus? Da muss doch irgendwas gewesen sein. Und steht drin, Ausgang aus der älteren Steinzeit. Über was weiß ich, wie viel 10.000 Jahre. Wer soll denn das glauben? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch unsinnig. Das ist unsinnig. Quatsch. Und so verhält es sich natürlich mit jedem Schulbuch und auch wenn man in andere Geschichtswerke schaut oder in Chroniken oder so. Nirgendwo steht, was tatsächlich 100.000 vor Christus war. Und ich muss sagen, ich finde diese Art der Zensur durch die Wissenschaft, die ist beängstigend. Ja. Glücklicherweise muss man sagen, gibt uns da das Internet ein bisschen Aufschluss über die tatsächlichen Geschehnisse um 100.000 vor Christus, um genau zu sein, ab 98.000 vor Christus, denn dort... Strich 8. Ja, denn dort entwickelte sich eine Hochkultur auf dem Kontinent Lemuria oder auch Mu genannt. Ach, das ist derselbe. Ja, das ist dasselbe. Also da hat einfach verschiedene Namen, weil die Menschen, die wissen das nicht so richtig, wie der heißt. Ich dachte, das eine wäre Elohim. Nein, das ist Lemuria und das ist, um das nochmal auszuformulieren, also es ist ein Kontinent, der liegt zwischen Amerika und Asien und erstreckt sich runter bis nach Australien. Dort gab es die erste Hochkultur der Menschheit. Die hatte ihren Höhepunkt ca. 50.000 vor Christus, war also zeitgleich mit Atlantis. Oh, in manchen Quellen steht auch, es ist ein bisschen früher. Das ist vielleicht nicht so eindeutig belegt. Aber nicht so viel gefunden. Nee. Nicht so viel Tonscherben und sowas. Naja, die Bewohner von Lemuria nennt man Nazcals, manchmal auch Lemurianer. Und woher weiß man das? Hat man so Schriften gefunden? Oder? Ja, auf die Beweislage komme ich gleich noch zu sprechen, weil die ist erschütternd im Positiven. Lemuren heißen die. Was man über die Nazcals weiß, dass sie waren sehr hochentwickelt und auch spirituell. Und im Vergleich zu den Atlantern, die waren halt eher so die naturwissenschaftlichen Typen. Hm, buh. Also, ja, im Gegensatz zu den spirituellen Gläubigen Nazcals. Die Nazcals nannten die Atlanter aber Ramuhal. Ah, trotzdem. Nicht schlecht. Und die Atlanter nannten die Nazcals Shamale. Das ist aber verwirrend. Das ist aber auch ganz schön dreist von den Atlantern. Ja, also die verstanden sich nicht gut. Die haben auch später noch ein bisschen miteinander gestritten. Da werde ich aber noch drauf eingehen. Die Nazcals an sich, die kamen vermutlich auch von einem anderen Planeten. Also man kann davon, muss davon ausgehen, dass es Außerirdische waren, denn hallo, die Menschheit war gerade mal am Ausgang der Altsteinzeit. Ja, ja. Die waren beschäftigt. Dinosaurier sind auf der Erde rumgelaufen. Ja, ja, also es müssen Außerirdische gewesen sein. Ich denke, da darf man auch nicht zweifeln. Bestätigt. Ja. Ja. Auf Lemuria lebten 64 Millionen der Nazcals, das weiß man ziemlich genau. Das mag eine hohe Zahl sein, gerade an Betracht der Tatsache, dass die Nazcals, die waren noch größer als normale Menschen, weil sie mehr Chromosomenpaare hatten. Ach, ja, ja, klar. Man weiß ja, je mehr Chromosomenpaare, desto größer. Waren sie auch blau und katzenartig? Nee, nee. Aber Elefanten haben ja auch deswegen viel mehr Chromosomenpaare als Menschen. Ja, ja. Zum Beispiel. Das ist danke, ja, Scientific Fact. Dr. Wissenschaft. Ja. wenn ihr euch jetzt fragt, wie Lemuria aussah, es gibt hier auf eine wunderschöne Internetseite, die heißt lemuria.net. Mhm. Die ist wirklich sehr aktuell, was das Webdesign angeht. Also offensichtlich zieht sich so, das so durch sämtliche Internetseiten in dieser Sparte. Der Betreiber dieser Internetseite hat sich mit einem gewissen Rick Audette getroffen, den auf der lemurischen Mailingliste getroffen hat. Ah, und okay. Dieser Rick Audette, der ist, also ich nehme an, der macht professionell etwas mit Design. Und der hat, die beiden haben zusammen in Tage- und nächtelangen Sitzungen Karten von Lemuria entwickelt und die in 3D Studio Max gefüttert. Und die Karten, die sie da entwickelt haben, die will ich euch mal zeigen. Man merkt, hey, wow. Die jahrelange Arbeit, die dahinter steckt. Also es ist Mu 3D. Ja, es ist Mu 3D. Es ist nicht 3D. Und die Karten, die in 3D sind, wir machen gutes die Radio sind so ja. 1993 3D. Wisst ihr das? Ultima 7. Ja, wollte ich gerade sagen. Kosmografik. Das sieht genauso aus. Also ich glaube, wir werden in den Artikel zu dem Podcast tun wir dann die Links rein. Genau. Und dann nee, könnt ich kann das doch anschauen. Zu dem Segment. Okay, aber wir machen auch den Link. Ja. Und also das hat mir eine ziemlich gute Vorstellung gegeben, wie Lemuria ausgesehen hat. Also ich weiß, dass Lemuria existiert hat. Okay. Und jetzt habe ich auch so eine gewisse, die Haptik von Lemuria ist ein bisschen greifbarer geworden für mich. Ja. Zur Beweislage an sich muss man sagen, so wirkliche Beweise gibt es nicht, aber die braucht man auch nicht. Natürlich nicht. Warum? Wie würdet ihr euch sonst erklären, dass es Leute, einfach viele Leute gibt, die es einfach wissen? Stimmt. Das muss Beweis genug sein. Und ich denke, dass sich die moderne Wissenschaft, die muss sich auch mal ein wenig an die eigene Nase fassen und sich fragen, aber ganz gewaltig. Ist denn eine Idee nicht schon Beweis genug? Ist das nicht vielleicht mehr wert als so eine Vase oder ein Foto oder sowas? Ja. Oder Heilmittel gegen Krankheit. Ich finde, das ist eine faszinierende Vorstellung, die du da ansprichst. Ja. Und es gibt viele Internetseiten, die sich auch mit der Frage der archäologischen Beweisführung von Lemuria beschäftigt. Und dort steht oftmals geschrieben, gibt es denn archäologische Beweise zur Existenz von Lemuria? Und die Antwort ist immer, vielleicht. Aber offensichtlich ist hauptsächlich wird es da gechannelt. Ja, man darf halt nicht so in seiner Dualität verfangen sein, immer sagen, Beweis oder nicht Beweis. Das ist halt auch so eine Grauzone. Ja, richtig. Es sind durchaus Nachbildungen von Tempeln, Bilder lassen sich im Internet finden, aber die sind halt dann schon eher aus der Fantasie heraus entstanden. Oder gechannelt halt und dann umgesetzt, wie gechannelt. Zum Beispiel bei den 3D-Grafiken. Richtig. Die sind direkt in 3D Studio Max gechannelt. Ja, wie in den PC worden. Gechannelt. Ja. Ja. Direkt reingechannelt. Was man aber jedoch absolut weiß, das legen die Beweise ganz klar dar, ist die lemurische Technologie war sehr hochentwickelt und nicht umweltschädigend. Oh Mann. Als Beweis dafür ist, dass es den Kontinent nicht mehr gibt. Das ist immer ein guter Beweis für eine nicht umweltschädigende Technologie. Gibt es die Theorie, dass sich die Atlantaner und die Lemuren gegenseitig versenkt haben? Jein. Ich sehe, das wird nochmal öfters wiederkommen. Ich werde gleich ausführlichst auf die Untergangsszenarien eingehen. Ah, okay. Also nicht so ausführlich, aber was sich dank des Internets zum Glück, muss man sagen, entwickelt hat, ist eine lemurische Subkultur. Es gibt viele Leute, die den Lemurian Way leben. Ja. Wie der genau aussieht, kann man nicht so ganz rausfinden, aber es ist sehr spirituell. Ja. Wie die sich anziehen, wissen wir ja von letzter Woche. Richtig, die haben lemurische Priestergewänder. Es gibt wunderschöne Gedichte und Lieder. Lemurische Gedichte und Lieder. Mhm. Die sind aber dann halt in Englisch oder so. Ah, okay, aber lemurische Lyrik ist schon die auf hohem Niveau. Großartig. Ja, das kann man so sagen. Ich möchte ja kein Gedicht vorlesen, weil dann die sind doch mal ein Gedicht. Nein, die sind alle sehr schlecht. Baby Jambus. Ja. Auch findet man im Internet oder hätte man gefunden im Internet lemurische Chaträume und viele Seiten bei Tripod oder bei GeoCities. Ja, ich kann dir vielleicht einfach deine Untergangsfrage direkt beantworten. Also untergegangen ist Lemuria. Also es gibt verschiedene Theorien, entweder 8000 vor Christus oder 11.700 Jahre vor dem Untergang von Atlantis. Mhm. Aber vielleicht haben die sich auch gegenseitig, das weiß man nicht so ganz. Oder vielleicht 22.500 Jahre vor Christus. Also da ist man sich eventuell ein bisschen unsicher. Sonst ist alles sehr stimmig, das muss man durchaus dieser Wissenschaft zugutehalten. Mhm. Aber hier in der einen Frage ist eine gewisse Diskrepanz aber innerhalb der Forschungskreise nicht auszuschließen. Das finde ich gut, weil das ist ja eigentlich auch dann wieder authentisch, weil man kann nicht alles natürlich richtig beantworten. Richtig. Und wenn alles wirklich passen würde, dann würde ich die Sache, glaube ich, einfach nicht glauben. Ja, ja. Und es gibt auch zum Untergang selbst verschiedene Theorien. Die eine besagt, nach einem Bericht der Hopi-Indianer, Die waren auch dabei. Der Untergang, richtig. Also ihr werdet gleich sehen, im Prinzip waren alle dabei. Der Untergang von Mu ist bedingt durch das Entzünden des Gasnetzes, dessen Leitungen unter der Insel verliefen. und dann explodierten die Inseln, so wie das halt der Fall ist. Also ich denke, wenn sich Gasleitungen entzünden, explodieren immer ganze Kontinente. Wie sie das so machen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Das ist ja ganz eine reguläre Erklärung, könnte man schon fast sagen. Ja, also ich meine, es funktioniert nicht wirklich mit echter Wissenschaft. Aber das ist ja jetzt nicht so, und dann kam ein Geist und hat das weggechannelt oder so. Okay, ich werde dich gleich eines Besseren belehren. Dann eine andere Quelle jedoch berichtet, dass es einen Krieg zwischen den Atlantern und den Nazcas gab, die sich entschlossen, die Kristalltempel anzugreifen, die beiden Eisfirmamente über der Erde stützen. Ei. Ihr fragt euch jetzt, Eisfirmament über der Erde? Richtig, also es gibt zwei Eisfirmamente, die die Erde umhüllen. Wieso sie es genau tun, weiß ich nicht, aber die versuchen irgendwie Licht zu filtern. Also sie bestehen auf jeden Fall aus Eiskristallen und diese Firmamente werden eben gestützt von Kristalltempeln. Und die Atlanta und Lemuria, die dachten sich, vermutlich keine schlechte Idee, die mal anzugreifen. Ne? Wie machen die das? Raumschiffen? Oder? Das weiß ich nicht. Aber es kam, wie es kommen musste, wenn man die Stützen angreift. Die Firmamente brachen in sich zusammen. Und die Atlanta und die Lemuria waren sehr erschreckt darüber. Die hatten diese Auswirkungen nicht erwartet. Überraschung. Ja. Und also es brachen diese Eisfirmamente brachen zusammen und diese ganzen Eiskristalle fielen zur Erde und lösten die Sinnflut aus. Wunderschön. Und spülten die beiden Kulturen hinfort. Das finde ich aber auch gut, dass es jetzt wieder in unsere Geschichtsschreibung quasi dann überleitet. Ja, der Anschluss ist gefunden. Einfach, ja. Das ist ein stimmiges Gesamtbild einfach. Richtig. Die Beweisführung ist absolut lückenlos. Ja. Das können wir dann ja auch schon in der Bibel belegen. Ja, ja richtig. Damit haben Perfekt. Wir den Beweis. Und wir haben auch gleich die Verknüpfung zu anderen Kulturen, denn nach dem Untergang von Mu ging die Königin Mu 2O diesmal, nach Afrika, um die ägyptische Hochkultur zu entwickeln. Das ist sehr gut, weil wir wissen wirklich, dass auch der Sonnengott Ra eigentlich aus Lemuria kommt. Denn Ra war lemurisch für Sonne. Ah, das erklärt es auch, warum der so groß war. Richtig. Also, der hatte auch mehr Chromosomenpaare. War das jetzt so, dass nach der Flut waren Lemuria und Atlantis verschwunden, aber nicht Ägypten? Ja, nee, richtig. Das ist dann wieder abgesunken wahrscheinlich. Ja, aber warum? Was ist dann mit den beiden anderen? Die sind untergegangen, deswegen gab es ja die Flut. Oder ach nee, das waren die Dinger, die runtergefallen sind. Kristalle von oben. Da möchte ich ja hier mal Protest anmerken. Abgewiesen. Ja, warum? Ich finde auch, ich finde eigentlich, dass die jetzt hast du eine bessere von Tim Idee, besser gepasst hat. Die mehr wert ist. Ja. Sind die auch nach Südamerika vorgedrungen? Auch. Ach, erst zur besseren Idee. Gut. Wenn du länger drüber nachdenkst, liegt alles auf der Hand. Zu Südamerika. Nach dem Untergang neben Afrika gingen auch einige nach Amerika und wurden dort zu Mayas. Und auch die Osterinseln waren übrigens Mu. Stellen die Statuen auf den Osterinseln vielleicht Lemurianer, Nazca, da? Ja. Das ist im Übrigen auch einen der wirklich wenigen sicheren Beweise, die Archäologie hat. Daran ist nicht zu rütteln. Also egal, ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, aber ihr müsst zugeben, dass die Osterinseln und die Steinstatuen, das ist wow. Absolut. Das ist der Beweis. Das verschlägt quasi die Sprache. Da fehlen einem die Worte. Außerdem sind die definitiv nicht humanoid und... Richtig. Das ist eine gute Erklärung. Ja, aber was mir jetzt so auffällt anhand der Völker, die dann... Also die sich aus Mu entwickelt haben, dass das Haupttalent der Nazca ja anscheinend war, auszusterben. Also die ganzen Völker, die du da zitiert hast, die gibt's ja alle nicht mehr so richtig. Ich würde sagen, die waren einfach sterblich. Ja, wer sich näher mit Lemuria befassen will, also ich gebe jetzt heute nur die ganz groben Eckdaten, denn alles andere wär auch für eure Dualität ein bisschen zu viel, das muss man sagen. Wer sich näher mit denen befassen will, die meisten Bücher wurden verfasst von einem gewissen James Churchwell. Ja, da stammt die Hauptliteratur her. Des Weiteren auch aus im lustigen Taschenbuch Nummer 141. Churchwell war ein britischer Erfinder und Angler. Der hat auch viele Angelbücher geschrieben. Der irgendwann im Laufe seines Lebens einen indischen Priester getroffen hat, der ihm eine tote Sprache beigebracht hat. Die nur drei Inder sprechen, was es verbirgt. Naja, wie dem auch sei, er konnte daraufhin Fragmente lesen, die irgendwo waren. Und da standen eben Dinge. Ich denke, und hat es auch alles katalogisiert und aufgehoben. Ja, und tatsächlich hat er einen hervorragenden Katalog herausgebracht mit den Zeichen und Symbolen, die er in diesen Fragmenten und an irgendwelchen Tempelwänden gefunden hat. Und dieser Artikel ist auch online verfügbar. Die Symbole der Lemuria, die sind konsistent. Das muss man sagen. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine aufgehende Sonne, ein T-förmiges Symbol, eine Schlange, die oben blau war mit grüner Unterseite, die sieben Eier umschlingt, was auf die sieben Wurzelrassen der Menschen hinweist. Dann gibt es ein Zeichen, das eindeutig ein Maya-Zeichen ist. Dann gibt es verschiedene Lotus-Zeichen. Und ein Rechteck. Also es ist nicht so einfach wie bei der Elohim-Lichtsprache, dass man einen entsprechenden Buchstaben hat. Richtig, also es gibt ganz, ganz komplizierte Zeichen und so Rechtecke. Die alle ein T und eine Schlange, die ganz viele Farben hat und Eier umschlingt. Richtig, das Rechteck steht übrigens für Mu. Also da haben sie sich das einfachste, dürfste Zeichen für ihre eigene Bezeichnung. Für die Königin oder jetzt für den Mu mit zwei U oder einem? Nee, mit einem Mu, also für den Kontinent. Allerdings, wenn man etwas über den Kontinent Mu an Tempelwänden schreiben wollte, dann benutzte man dafür einen offenen Lotus. Ah, okay. Ihr fragt euch jetzt, welche Tempel? Ich dachte, die Kristalltempel. Richtig. Ja. Der Herr Churchwell hat im Übrigen auch herausgefunden, dass auch der Garten Eden in Lemuria war. Das überrascht mich jetzt. Ja. Mich nicht. Ich habe dann auch noch mal im Internet geschaut, da gibt es eine wunderbare Seite, die heißt lemuria.de. Die möchte ich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Die ist gegründet von einem Dietrich von Oppeln-Bronikowski. Ist das sein Ursprungsname? Also der ist der Begründer der Seminar- und Ausbildungsorganisation Lemuria. Denn Lemuria hat auch Zentren in Deutschland. Ah. In Berlin und München, meines Wissens. Ne, er schreibt ja auch ganz viel wunderbares Zeug über Lemuria und beantwortet Fragen. Und eine Frage finde ich bezeichnend und möchte sie aus diesem Grunde vorlesen. Die Frage lautet, wie kommen Sie eigentlich zu dem Thema und warum ausgerechnet Lemuria? Seine Antwort, es gibt viele Wege zu beschreiben, wie ich dazu kam. Vielleicht ist es am einfachsten so. Schon als Kind hatte ich eine Ahnung von Gott als jemand sehr Liebesvolles und sehr Wunderbares, sehr Heiteres und Freundliches. Ich spürte das in meinem Bauch. Wenn ich später von Elend hörte und das Elend in unserer Welt sah, konnte ich es oft nicht glauben, weil ich doch wusste, dass Gott so anders ist und dass, wenn er diese Welt schuf, es auch sicher anders gemeint hat. Ja. Punkt. Ach so. Das war seine Erklärung, wie er zum Thema Lemuria kam. Das kann man einfach so im Raum stehen lassen. Nicht komisch, nicht schlecht, ich bin aus der Überlegung zum Thema, ich glaube nicht an Gott gekommen. Ja, das ist wirklich eine gute Lösung der Frage. Ja. Weil er hat es nicht so gemeint. Richtig. Ist okay, Gott. Wir haben deine Entschuldigung akzeptiert. Ja. Also ich denke, das wäre auch erstmal das, was ich, das wäre mein Teil 1 zu Lemuria. Vielleicht komme ich ja irgendwann später nochmal drauf zurück. Aber abschließend möchte ich noch etwas ganz Knappes sagen zu einer Technologie aus Atlantis, die jetzt aufgetaucht ist. Und zwar habe ich im Internet gelesen, eine Uhr ist aufgetaucht, die auch interessant ist und auf den Frequenzschwankungen innerhalb der 24 Stunden des Tages arbeitet. Frequenzschwankungen, die wir im Gesang der Vögel darstellen könnten, wenn wir uns die Zeit dafür nähmen. Sie heißt die Uhr der Zongalabruk. Und damit schließe ich mal. Ja, aber ich hätte noch zwei Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Und zwar, was hat Lemurien mit dem Tier Lemur zu tun? Kannst du darüber was rausfinden? Ja, also ich denke, das ist einfach, es gibt verschiedene Konzepte von Lemuria. Das eine ist dieses wissenschaftlich fundierte, praktisch spirituelle Gegenstück zu Atlantis. Und das andere ist dieses Fantasiegebilde, diese Landbrücke zwischen Indien und Afrika meinetwegen, die sich biologischen Pseudowissenschaftler erdacht haben, um die Erklärung von Lemurenvorkommen aufzustellen. Also ganz dreist geklaut. Ja. Ja, und eine Frage hätte ich noch, und zwar, was haben die NASCAR mit der amerikanischen Autorennserie zu tun? NASCAR hießen die, aber vielleicht waren das, okay. Ja, ich denke, das war einfach, dass die, vermutlich war die amerikanische Autorennserie von Chinesen erfunden worden und die haben das wieder L und R verwechselt und Also wird es nicht diese Beziehung auf keinen Fall ausschließen, nur weil es einen anderen Buchstaben am Ende hat. Das hängt schon zusammen. Das muss zusammenhängen. Ideen sind manchmal sehr viel mehr wert als Forschung. Ja. Das weißt du doch jetzt. Das ist gut. Aber ich habe noch eine Frage. Was ist das für eine komische Uhr, wenn die sagt, dass der Tag 24 Stunden hat? Ich glaube nicht, dass der Tag 24 Stunden hat. Der Tag hat natürlich andere Stundenanzahl, aber ich glaube, da kommen wir noch zu. Aber das ist eine Uhr, die aufgetaucht ist und auch interessant ist. Konserviert. Ja. Gut, dann ist dieser Abschnitt ebenfalls SVS beendet. Wir machen nochmal eine ganz kleine Pause und sind sofort wieder da. Ein wenig über das Konzept des Time Cube. Time Cube, das kann man fast gar nicht gut erklären, was das ist. Das muss man eigentlich erleben. Ich empfehle darum, auf diese drei Homepages des Verfassers der Time Cube Theorie zu gehen. Das ist einmal www.timecube.com, dann www.abovegod.com und die aussagekräftigste Adresse thegreatestthinker.com. Oh. Weil dieser Mensch, der diese Theorie von eigentlich allem entwickelt hat, ist der klügste Mensch der Welt. Das wird er auch nicht müde zu behaupten auf seiner Homepage. Und wenn ihr die Homepage mal gesehen habt, also das ist so 30-Punkt-Schrift, zentriert und bunt. Und man muss gefühlte 300 Seiten scrollen, bis man von oben bis unten gekommen ist. Und manchmal verirrt man sich auch, weil sich die Sätze so halb wiederholen oder die Konzepte zumindest sehr stark wiederholen. Und was ist Time Cube? Time Cube ist eigentlich hat so, dass dieser Dr. Jean Ray, Wisest Man on Earth, hat herausgefunden, dass nicht der Tag 24 Stunden hat, sondern der Tag hat 96 Stunden. Weil der Tag besteht nicht aus 24 Stunden, sondern er besteht aus vier Teilen mit jeweils 24 Stunden. Nämlich von morgens bis mittags, von mittags bis abends, dann die Nacht und den Tag auch noch. Hä? Ja, es ist ein bisschen komisch. Auch komisch, dass es Time Cube heißt, weil ich habe einen Würfel ja nicht vier Seiten, sondern sechs. Naja, also zum Beispiel stand auf der Seite All Clock Faces are wrong, also alle Uhren sind falsch beschriftet und sie müssen eigentlich nicht beschriftet sein 3, 6, 9, 12, sondern 4, 8, 12, 16. Das habe ich dann auch nicht verstanden. Hä? Ja, und aber das ist auf jeden Fall nicht die Uhr aus Atlantis. Nee, die war falsch. Also das die, ist die waren auch schon falsch. Beim besten Willen nicht die Uhr aus Atlantis. Alle dumm. Also die zentrale Aussage ist, das lese ich mal auf Englisch vor, weil das ist manchmal sehr, sehr schwer zu übersetzen. Ich habe jetzt auch einige Sachen übersetzt, die ich nachher noch vorlese. Aber manches ist einfach so, also der Schreibstil ist sehr seltsam. Es ist so alles nacheinander von oben nach unten geschrieben und ich glaube, das wurde auch direkt reingechannelt. Also die zentrale Aussage ist, Earth has four corners simultaneous four-day time cube. In only 24-hour rotation, four corner days. Cubes four quad Earth, no one-day God. What? Ja. Hallo James Joyce. Ja, es liest sich ein bisschen das ist komisch. Ist das die Essenz des Ganzen? Das ist wirklich die Essenz. Und ist das eine Gratis-Essenz? Die kann man sich auch aufmalen. Okay. Eine Frage zu dem Layout der Seite. Ja. Würde es übersichtlicher werden, wenn er die Wörter und Sätze vielleicht von oben nach unten anordnen würde und die immer breiter werden würden? Das wäre schön, ja. Das kann man nur hoffen. Also die Seite wird auch ständig aktualisiert. Das habe ich gemerkt, als ich nochmal drauf geschaut habe. Also die Seite gibt es schon ewig, aber in letzter Zeit stehen auch Kommentare drüber über Obama, was er jetzt machen muss oder nicht machen muss. Jedenfalls, sag mal ein paar der Highlights, die es so gibt. Also er sagt, Erwachsene entwickeln sich aus Kindern per Evolution. Denn kein Erwachsener wurde je erschaffen, denn nur Babys werden erschaffen. Und jeder Erwachsene lebt, weil ein Kind, das für ihn gestorben ist, sein Leben für ihn gegeben hat. Also praktisch, das Kind stirbt und dann ist man plötzlich erwachsen. Wann passiert denn das? Wenn man erwachsen wird. Das steht dann nicht genauer da. Also wenn es um Genauigkeit geht, ist das wirklich die falsche Seite. Obwohl er der klügste Mann der Welt ist. Tja. Aber nicht der ästhetisch geschulteste. Ja, aber man kann ihm schlecht widersprechen, weil er hat geschrieben, du kannst mich nicht töten, denn ich bin 82 plus Krebs. Und man kann ihm nicht widersprechen, weil er hat gesagt, wer mich falsch beweist, dem gebe ich ganz viel Geld, oder? Nicht, aber danach hat man ihn recht einfach töten können. Ja, eigentlich schon. Also er hat gesagt, I offer evil-ass Harvard students $10,000 to disprove nature's cubic creation principle. Also wenn ihr evil-ass Harvard-Studenten seid, die gerade zuhören und ihr braucht dringend $10,000, dann beweist ihn falsch. Wie soll man ihm das Gegenteil beweisen, wenn man das seine Theorie nicht versteht? Also der Grundgedanke ist auch, dass viele Leute das nicht verstehen und es fällt immer wieder der Satz, you are educated stupid. Also man wurde so erzogen, dass man dann dumm ist. Und weil wer nicht möchte, dass man das erfährt von diesem vierteiligen Würfel, der übrigens auch Dualität darstellt. Also irgendwie hat er es nicht so mit Zahlen. Das sind hauptsächlich die Religionen und die Wissenschaften. Denn die Religionen beten den einen Gott immer an und das kann ja schon mal gar nicht sein, weil Gott hat niemals etwas erschaffen, denn das können nur die vier würfeligen Rotationen. Oh. Ja. Ja, den Teil habe ich verstanden. Ich lese mal den Teil vor mit der Würfelgöttlichkeit. Einfache Würfelgöttlichkeit ist die perfekteste und lebensspendendste Form, die im Universum und auf der Erde existiert, inklusive der Erde selbst. Wissen Sie, dass ein Quadrat mit vier Ecken, das eine Viertelumdrehung rotiert, einen vollständigen Kreis erschafft? Ein vollständig rotiertes Quadrat wird 16 Ecken, 96 Stunden und vier gleichzeitige 24-Stunden-Tage erschaffen, mit nur einer einzigen imaginären Würfel-Erde-Umdrehung. Okay. Also die Übersetzung hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das Original hört sich auch so an. Also ich habe das auf Deutsch besser verstanden als Ja, das also, eine Mal, wo ich es auf Englisch gelesen habe. Das wird einem dann vielleicht bewusster. Unterschrieben ist das mit Dr. Jean Ray, Cube Phenomenologist and the wisest human. Er hat noch eine zweite Unterschrift. Dr. Jean Ray, Cubic and King of Genius. Ich finde es so gut, dass ich dachte, als ich das gesehen hatte, dass das einfach nur eine Witz, also dass der Typ einfach das nicht ernst meint. Der meint das tonernst. Ich habe da noch ein bisschen weitergelesen und ist mir aufgefallen, der meint das anscheinend schon ernst oder ist ein Aktionskünstler. Ja, oder so. Aber ich glaube, er meint das ernst. Also weitere Details, Liebe für Gott gleich Hass für Kind. Steht so auf der Seite. Also ihr müsst euch die Seite wirklich mal angucken. Das ist ein nie endender Quell der Verwunderung. Das hast du ja auch auf deinem T-Shirt stehen. Leben hat vier gegenteilige Ecken. Die Erde rotiert in vier Ecktagen. Jeder Mensch besteht aus vier Ecken, existiert nur als Würfel. Ja. Ja. Ja. Da ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Nee. Ein weiteres Highlight. Das Wort Erde zeigt eins, Einheit oder Singularität an, aber die Erde ist keine Einheit. Denn die Hälfte der Erde, die man vom Weltraum aus sieht, kann nicht ohne die gegenteilige Hälfte existieren, die man nicht sieht. Sie existieren nur als Gegensätze mit einer Plus- und Minus-Null-Existenz. Als eine Einheit löschen sich die Gegenteile zu nichts aus. Zu lehren, die Erde sei eine Einheit, führt zur Zerstörung der Menschheit durch Lehre. Mhm. Ja. Aber er sagt doch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Erde nicht existiert, weil sich die Gegenseiten aufheben. Würden sie, wenn man denkt, dass dieses eine Modell dieser Singularität, weil die dann ja zusammenfallen würden. Ja. Aber da es ja in Wirklichkeit Time Cube ist, fallen die dann nicht zusammen und löschen sich nicht aus. Ach, welch Glück. Okay. Glück gehabt, ne? Ja. Und damit das auch weiter ankommt in der Gesellschaft, sagt er Folgendes. Ich rekrutiere Kinder für die Würfelarmee der vier Tage, um böse Eintageserwachsene zur Viertagesmentalität zu konvertieren, damit sie der ewigen Menschheit dienen. Ich glaube, diesen Peter Pan sollte man mal in den Arsch drehen. Ja, dann. Kein Genie der Welt konnte gut genug Mathematik, um meine kubische Weisheit zu erreichen. Kenne den Würfel oder die Hölle. Hat vielleicht ein bisschen zu oft Hellraiser geguckt. Aber echt. Und noch ein Aufruf, den er gemacht hat auf seiner Homepage. Besuchen Sie schnell eine Vorlesung von Dr. Jean Ray, kubisch und weisester Mensch. Seine Weisheit ist Ehrfurcht gebieten. Ja, also das sind jetzt die Zitate, die ich so habe. Also es gibt noch, wenn man weiter forschen will, es gibt eben eine Vorlesung, die er beim MIT gehalten hat über Time Cube. Allerdings, wenn man sich die mal anguckt, also das sieht eher ein bisschen... Das ist halt so eine Studentenorganisation gewesen, die den so aus Quatsch eingeladen hat. Ja. Und da ist da, glaube ich, einer der Redner ist auch ein Hund oder so. Und einer küsst immer alle anderen. Und ist er dort auch angekündigt als King of Genius? Ich glaube leider nicht. Ich glaube als Nur wisest Gene human. Wisest human. Aber das ist ja immerhin schon mal was. Und es gibt auch noch eine Dokumentation, wo ihn irgendwie einer besucht. Die kann man auch auf YouTube finden. Das heißt, glaube ich, the Time Cube Experience. Mhm. Und ja, das ist ganz interessant, wenn man diesen Menschen mal sieht, weil er sieht aus wie ein ganz regulärer alter Mann. Ja. Er hat immer so ein weißes Hemd an und so eine Baseballkappe und erzählt dann halt so bla bla bla. Also, dass der so enorm verrückt ist, wie diese Seite das offensichtlich da liegt, das kann man gar nicht glauben. Das ist wirklich eine ganz, ganz komische Sache. Man weiß halt auch nicht so richtig, was er damit bezwecken will. Also, er sagt halt immer, dass die Menschheit ist halt dumm gelehrt worden von den Wissenschaftlern und den Religionen. Und erst wenn man jetzt diese Würfelartigkeit der Realität erkennt, dann wird alles direkt viel besser. Also, weil wenn man an einen Gott glaubt und nicht an einen weiblichen und einen männlichen Gott, dann wird das auch zu AIDS führen, weil ein Gott allein wäre ja dann schwul. Der hat ja auch, genau, der ist nämlich noch so ganz homophob und fremdenfeindlich. Oder rassistisch eigentlich eher. Aber ganz mysteriös rassistisch. Also er schreibt auch so Sachen, die Weißen haben es verdient, von der schwarzen Rasse zu Tode gekloppt zu werden, weil sie sich dumm gelehrt haben. Ja. Ja, aber das ist ganz komisch. Also es ist noch nicht mal, also natürlich ist der absolute Spinner, aber so steht gar nicht so explizit immer alles da. Also es ist alles so ein komisches Zeug. Man muss es sich wirklich mal selber durchlesen. Also darum habe ich dieses Referat auch nicht so ausführlich gestaltet. Man muss einfach selbst auf die Seite gehen und mal von oben nach unten scrollen. Und inzwischen gibt es sogar eine zweite Seite. Man kann dann go to page 2. Der Übersichtlichkeit. Und die sieht halt genauso aus wieder wie die Seite davor. Also es stimmt schon, am Webdesign kann man so manchen schon manche Zusammenhänge finden zu auch den anderen Themen. Also ich denke mal, ihr habt erstmal keine Fragen zum Timecube, oder? Es ist so schwierig, da so Fragen zu stellen. Ja. Also, kann sie nicht in Würfelsprache formulieren. Ja, also wir sind alle zu dumm gelehrt worden, als dass wir da wirklich was zu sagen können. Darum würde ich sagen, können wir auch weitermachen mit dem nächsten Thema. Ich fühle mich viereckig. Okay, wie beim letzten Mal auch schon, geht es heute wieder um Kristallschädel. Letztes Mal haben wir ja gehört von der IKA, von der Internationalen Kristallschädel Association, wofür das auch immer steht. Wahrscheinlich nicht. Industrie- und Handelskammer. Ja. Nein. Da haben wir ja schon gehört, was die für tolle Sachen bei ihrem Vortrag oder so. Konferenz, bei der Kristallschädelkonferenz angeboten haben, und heute unterfüttern wir das alles mal mit harten Fakten. Und deshalb geht es zuerst nach Wikipedia, und wir schauen mal, was es dort über Kristallschädel so zu sagen gibt. Es handelt sich dabei um Schädel aus Bergkristall oder anderen Edelsteinen, und das sind Nachbildungen natürlich menschlicher, meistens Schädel. Und die Zuschreibung zu indianischen Hochkulturen, das ist ein bisschen interessant, stützt sich lediglich auf Behauptungen und ist nicht durch nachprüfbare archäologische Befunde oder unabhängige historische Dokumente untermauert. Was? Außerdem das Alter und die genaue Herkunft dieser Kristallschädel sind daher bis heute umstritten, und wiederholt wurden bisher in Museen ausgestellte Kristallschädel als Fälschungen identifiziert. Sind die denn wirklich, sind die auch aufgemalt oder geht das nicht? Wie aufgemalt? Also Kristalle kann man auch aufmalen. Das sind jetzt echte Kristalle. Ach so. Oh nein, in Teufelsküche. Das sind auch echte Kristalle. Ja. Aber das sind... andere echte Kristalle. Qualität. Das sind dreidimensionale Kristalle und nicht fünfdimensionale Kristalle. und der berühmteste Kristallschädel ist natürlich, wie wir ihn alle kennen, der Mitchell-Hedges-Kristallschädel. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, gefunden wurde 1924. Von der damals 17-jährigen Anna Mitchell Hedges. Und sie hatte dort mit ihrem Adoptivvater Frederick Albert Mitchell Hedges eine Ausgrabung gemacht. Und der war dabei davon überzeugt, dass er Atlantis entdeckt hatte. Und so ein seriöser Wissenschaftler. Ja, genau. Da haben sie ein bisschen rumgegraben und sie haben ihn entdeckt. Und wo, wenn ich fragen darf? In damaligen britisch Honduras, heute Belize. Ah, ja. Ja. Aber eine andere Quelle sagt, dass Mitchell Hedges diesen Kristallschädel allerdings schon im Jahr 1943 für 400 Pfund bei Sotheby's vom Vorbesitzer Sidney Burney ersteigert hatte. Etwas enttäuschend. Wer mag da wohl die verlässlicheren Daten haben? Ich glaube nicht, dass ein altes, traditionsreiches Auktionshaus da, dass man dem da Vertrauen schenken darf. Nee, würde ich auch nicht. Ja, der ist sehr interessant. Er hat eine große Ähnlichkeit zu dem Londoner Schädel, der dort ausgestellt ist. Und der ist eine Fälschung. Wie unterscheidet man denn Fälschung von echtem Kristallschädel? Ja. Das wird mit Wissenschaft gemacht. Die echten Kristallschädel haben so ein Zertifikat drunter geklebt. Ja, wenn unten praktisch. Zum Beispiel Made in China, Made in India und so weiter steht, dann ist es wahrscheinlich keine Fälschung, weil die noch gar nicht diese Möglichkeiten hatten, das damals herzustellen. Ach so. Sind die Made in Lemuria? Ja, ich weiß es nicht so genau. Also, auf jeden Fall, dieser Schädel ist so interessant, weil er ja so alt sein muss und man ihn eigentlich zu dieser Zeit noch nicht herstellen konnte. Man hat diesen Schädel untersucht und hat man festgestellt, dass bei etwa 12 Stunden Arbeit pro Tag am Objekt dieser Schädel erst nach 1600 Jahren fertiggestellt worden würde. Aber allerdings steht dann auch weiterhin, ist eigentlich die Bearbeitung von Bergkristall eher unproblematisch. Und in Europa sind die Techniken zur Bearbeitung seit Jahrhunderten bekannt, wie beispielsweise aus Bergkristall gefertigte Trinkgefäße in Dresden im grünen Gewölbe beweisen. Und eigentlich habe ich irgendwo anders noch gelesen, man geht eigentlich davon aus, dass die in Deutschland einfach hergestellt wurden. So im 19. Jahrhundert. Okay. Ja. Wie sind die eigentlich auf die Berechnung 1600 Jahre gekommen? War da jemand, der hat immer daneben Zeit gemessen? Ja, also man so kann ja einfach gucken, wie hart dieses Material ist, und man hat das ja nicht mit richtigen, härteren Werkzeugen bearbeitet. Und dann, wenn man wirklich nur mit Polieren macht, dann muss ein kleines Kind schon ganz schön lange für reiben. Ja, der Gedanke also ist, glaube ich, dahinter, dass halt, wenn man den Kristall zu fest bearbeitet, dann zersplittert der halt sofort. Genau, genau. Und man müsste praktisch mit ganz wenig Reibung immer nur ein bisschen abmachen, damit das funktioniert. Aber offensichtlich stimmt das ja nicht. Also zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja. Ja, wenn man ein Trinkgefäß aus Kristall herstellen kann, dann kann man auch einen Schädel daraus herstellen. Jetzt geht es weiter zu paranormalen Eigenschaften des Kristallschädels. Jetzt, das gab es beim englischen Wikipedia-Artikel. Und Anne Mitchell Hedges, also die den gefunden hatte, hat gesagt, dass dieser Kristallschädel, den sie hatte, Visionen hervorgerufen hat, Krebs heilen konnte. Und sie hat ihn noch einmal benutzt, um einen Menschen zu töten. Und außerdem hat sie in dem Kristallschädel eine Vorhersehung gehabt von der Ermordung John F. Kennedys. Wow. Aber sie hat ihn nicht gewarnt, oder was? Oder hat er ihr nicht geglaubt? Das habe ich nicht gelesen. Wahrscheinlich hat sie ihm, dann hat er ihr wahrscheinlich nicht geglaubt. Oder man weiß ja eh, das wäre eigentlich auch nochmal was man behandeln könnte. Aber nicht. Vielleicht hat er ein bisschen unverständlich gesprochen. Hat so gehustet, als er den Namen gesagt hat. Und dann später hat man dann gehört. Hieß John F. Kennedy. Ja. Also F. Kennedy. Wird auch gesagt, dass diese paranormalen Fähigkeiten von Kristallschädeln haben eigentlich nicht so wirklich viel Unterstützung finden, die in der wissenschaftlichen Community, leider. Ja. Also außerdem gibt es noch eine Legende, die den Kristallschädel in den Maya-Kalender Baktun, in den Baktun-Zyklus hinein denkt, und am 12. Dezember, am 21. Dezember 2012 sollen die 21.12.2012 sollen die 13 Kristallschädel wieder zusammengeführt werden, und dieser Kalender wird dadurch beendet und eine neue Zeit bricht an. Okay. Und die 13 Kristallschädel machen dann den Ton 5, oder? Ja. Was ist, wenn man die jetzt nicht zusammenbringt? Gibt es da Konsequenzen? Ich glaube, die kommen einfach zusammen. Ach. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist schwierig. Auf jeden Fall, das war jetzt erstmal das, was Wikipedia so hatte. Und das fand ich also ein bisschen enttäuschend. Aber dann bin ich natürlich zu den mit ein bisschen Forschen zu den Spezialisten gegangen. Erstmal zu kristallschädel.net. Die sagen über die Herkunft der Kristallschädel. Heute weiß man, dass auf jeden Fall über 200 Kristallschädel existieren. Wie viele allerdings wirklich alt sind und welche erst in den letzten Jahrzehnten nachgeschliffen wurden, ist weiterhin unklar. Über ihre Wirkung aber wird Erstaunliches berichtet. Sie werden vor allem als energetische Heilwerkzeuge eingesetzt und sollten sich zum Erschließen von Informationen aus dem eigenen Unterbewusstsein oder dem Menschheitsgedächtnis der Akasha-Chronik eignen. Und die Akasha-Chronik kennen wir ja auch, das ist eigentlich quasi die echte Bibel. Die ganze Weltgeschichte ist das ja eigentlich zusammengefasst, und zwar nicht in Schriftform, sondern die wabert irgendwie so im Kosmos herum, und die muss halt nochmal irgendwann aufgeschrieben werden. Ja. Aber sie ist halt zum Glück in Kristallschädeln auch gespeichert, weil wir alle wissen ja, dass Kristall wird auch in der Computerindustrie verwendet, um Daten zu speichern, und Kristall speichert Daten. Und das Spannende bei den Kristallschädeln ist, die sind ja erstmal so Kristall und sind schon über mehrere Millionen Jahre wahrscheinlich in der Erde entstanden und haben über diese Zeit einfach die ganze Erdgeschichte schon mal gespeichert. Aber dann, dadurch, dass aus diesen Kristallen Schädel gemacht wurden, irgendwann in der Vorzeit durch Aliens, haben die Daten dann, wurden die dann für so Schamanismus und gewisse Zeremonien benutzt, und dadurch haben die halt auch noch ganz, ganz viel spirituelle Kraft dazu bekommen. Also Akasha-Chroniken, das ist auch ein Thema, da könnte man noch weiter drauf eingehen. Also das ist auch ein weites Feld. Ja. Falls ich vielleicht noch ganz kurz anmerken darf, auf dieser Seite, die ich vorhin angeführt habe, lemuria.de, dort ist auch Näheres zu lesen für diejenigen, die es interessiert, über die Computer in Lemuria und deren Zusammenhängen mit Kristallen. Also, dass die Computer damals noch kleine und große Kristalle waren, die durch bestimmte Techniken gerichtete und strukturierte Ladungen erhielten, die sie über den Äther, in Klammern dahinter stand, da stimmt dieses Wort noch, abgab. Da stimmt dieses Wort. Das klingt nach 50er-Jahres-Science-Fiction-Film. Ja. Also Näheres ist dann auf der Homepage noch zu lesen. Gab es da auch Kristall-YouTube? Ja. Kristall-Blu-Ray-Player. Nein. Crystal. Das konnte sich nicht durchsetzen. Und doch Crystal HD-DVD. In Moria gab es HD-DVD. Ja. Und dann nochmal, haben die nochmal ein bisschen was genauer jetzt nach diesen Fälschungsclaims über die Mitchell Hedges im Schädel dort stehen, nämlich dass der Ende der 70er Jahre, also schon länger, in längerer Vergangenheit, nicht nur irgendwie in den 90ern oder im 21. Jahrhundert, sondern das ist eigentlich, also es hat schon wahrscheinlich mehr Wert, weil es älter ist, wurde das schon mal von Hewlett-Packard, von Computerexperten untersucht, der Kristallschädel. Und es wurden einige höchst verblüffende Eigenschaften entdeckt. Und man konnte zweifelsfrei feststellen, dass er schon sehr alt war. Mhm. Und außerdem fanden die Forscher keine Werkzeugspuren, sodass auch eine Herstellung mit härterem Metallwerkzeug eigentlich ausgeschlossen werden musste. Und es ist den Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel, wie die indianischen Handwerker all diese Eigenschaften des Kristalls entdeckt haben und bei der Anfertigung des Schädels genau berücksichtigen konnten. Also es ist schon ziemlich spannend. Und dann sagt noch Don Quirillo, wird dann zitiert, der über die 13 Kristallschädel nochmal was sagt. Die kommen nämlich aus der Maya-Geschichte. Und einst besaßen die Mayas 13 Kristallschädel, über deren Alter wir aber nichts genauer wissen. Sie sind von den 4 mythischen Lehrern der Maya erschaffen worden, also wahrscheinlich Leute aus Lemuria oder sowas. Anzunehmen, ja. Ach nee, von Wesen aus einer anderen Dimension und einem anderen Stern, steht da. Vielleicht auch die Leute aus Lemuria. Ja. Nazcal. Ja, und jetzt fand ich einfach sehr schön bei Kristallschädel.net, da haben die eigene Kristallschädel, die bekommen haben. Und das haben die sehr schön eigentlich beschrieben, das will ich auch nochmal ein bisschen länger zitieren, wie die gekommen sind. Also sie haben geschrieben, seit einigen Jahren beschäftigen wir uns mit Kristallen und Kristallenergien. Mit großem Interesse lasen wir das Buch Tränen der Götter über die Kristallschädel. Und wenige Wochen danach, das war 1999, waren wir Besitzer eines Kristallschädels. Praktisch. Er hat Gewicht von ca. 2 Kilogramm. Wir meditierten oft mit diesem Schädel und experimentierten. Viele neue Erkenntnisse kamen auf uns zu. Dass es sich hierbei um einen alten Schädel handelt, war für uns klar. Nach einiger Zeit gab er in einer Meditation seinen Namen bekannt. Shinoa. Doch damit nicht genug. Mit jeweils 2 Monaten Zeitabstand kamen noch 2 weitere Kristallschädel zu uns. Wie kommen die denn dahin? Die sind wie die Fliegen. Die sind so ähnlich wie Krügern, glaube ich. Ja. Ein deutscher Kristallhändler, man, jetzt nochmal genau wie die kamen, der hat ihn mich erworben und von einem Globetrotter, der aus Südamerika kam, gekauft. Ach so, kamen die. Zuerst der kleinere Schädel kam, den wir liebevoll kleiner Schelm nennen. Trotz seiner materiellen Größe hat er eine sehr kraftvolle Energie, aber er wiegt nur 1,6 Kilo. Aber als nächstes kam der große Schädel, genannt... Ist auch kein Wettbewerb, ne? Big Daddy. Big Daddy. Zu uns. Oh, ja. Seine Energien werden oft als klar, ruhig, wohlwollend und beschützend empfunden. Er hat ein Gewicht von 4,5 Kilo und ist damit verhältnismäßig groß. Ja. Ich finde die Details sehr gut. Das ist dieses Szenario ist auch sehr schön, sich vorzustellen, wie die da in einer Gruppe zusammensitzen und der eine sagt, hol mir Big Daddy raus, ich besorge den kleinen Schelm. Ja, das machen die wirklich. Das sind eigentlich die 3 Hauptkristallschädel, die dass haben. Sie dann mit Kristallschädel zurückkommen. Das sind eigentlich die 3 zentralen Kristallschädel, die da haben und die bei ihren Seminaren verwenden. Und jeder hat seine Eigenarten, seine besonderen Wesen und seine besonderen Wesenszüge, natürlich. Aber und ich finde das auch sehr interessant. Und jeder der Teilnehmer unserer Seminare konnte wiederum unterschiedliche Erfahrungen mit ihnen sammeln. Eine Vielfältigkeit an Überraschungen und Wissen sprudelt aus ihnen hervor. Sprudel. Ja, also da kann ich ja auch nochmal eine Verknüpfung zum letzten Mal zu machen. Wir hatten uns ja letztes Mal gefragt, was ist denn dieses Chakraphon überhaupt? Also wenn man auf YouTube Chakraphon eingibt, beziehungsweise Chakraphon IKA, dann kommt eine Aufnahme von dem Chakraphon, wie das bei dieser Konferenz von den Kristallschädeln benutzt wurde. Und da ist auch zu sehen ein Chakraphon. Das sieht eigentlich aus wie ein Xylophon oder sowas. wie so ein reguläres Phon. Und daneben liegt Rose Heart, der Kristallschädel. Ja, da kommt und es hört sich, also die Musik hört sich jetzt nicht so besonders an, ehrlich gesagt. Also, bumm. Naja, okay. Aber macht wenigstens Rosa dazu so ein bisschen Kopfnicken oder sowas? Rosa macht rumliegen. Also Rosa kann leider nicht so viel machen. Rosa war das ein bisschen peinlich. Das ist ja nicht so wie Murray von Monkey Island. Ja. Nee, schade. Aber dann ist was interessant ist, diese Überraschung und das Wissen, das von ihnen hervorgeht. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass durch eine Zusammenkunft von mindestens 3 Kristallschädeln eine besondere Energie entsteht und sie erschaffen ein neues gemeinsames Energiefeld. Da, also war Tim letztes Mal auch nicht weit ab vom Schuss, als er gesagt hat, dass man die zusammenbringt und dadurch später dann Spiegeleier braten kann. Ja. Ja, und dann wird noch gesagt, dass die halt so komische elektronische Energien haben, und wenn man die zusammenpackt und es dunkel, das dunkel macht, dann fangen die an zu glühen und außerdem können die schwitzen und so weiter und so fort. Das ist total ekelhaft. Interessant. Und das ist total, inzwischen haben wir viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt mit den Kristallschädeln, was wir mit denen machen können. Und in Andres Kristallseminaren können die Teilnehmer unter anderem sehr intensiv mit den Kristallschädeln arbeiten. Aha. Schön. Wenn die schwitzen, muss man die auch duschen? Keine Ahnung. Ich glaube, das sammeln die einfach auf und das wird dann eine Essenz oder sowas. Das kann man auch verkaufen wieder. Und das wäre vielleicht ganz gut. Energie ausgleichen. Aber die Kristallschädel sind echt berühmt von denen. Zum Beispiel Big Daddy war auch schon mal in RTL mit Uri Geller, glaube ich. Ja. Also so, das ist eine gute Quelle dafür. Also ich habe auch gesehen, jetzt letztens, als kam ja der Film, die Kristallschädel featuring Indiana Jones. Ja. Und dazu gab es dann auch so manche Sendungen, wo dann so darüber geredet wurde. Und da saß auch oft so eine Kristallschädel-Tante dabei. Ich weiß nicht, die hast du bestimmt. Ja, ich habe den Namen auch vergessen, aber die deutsche Hauptkompetenz zum Thema Kristallschädel. Also die erzählt sehr viel zum Thema Kristallschädel. Ja, jetzt sieht der Forschung über Kristallschädel richtig. Verschrieben. Ich fand das interessant. Ich glaube, ich will mal wissen, ob welcher Kristallschädel jetzt bei Indiana Jones und die Kristallschädel mitgespielt hat. Also vielleicht waren es auch verschiedene Kristallschädel. Ich glaube nämlich, ein Kristallschädel darf am Tag nicht länger als 3 Stunden arbeiten. Ja, so ähnlich wie ein Kristallschädel gesetzt. Ja, das ist einfach zu deren eigenen Schutz. Ja. Ja. Fangen die an, wütend zu werden und glühen rot. Nur bei Schaustellern mit Ausnahme. Sonst kommt die Gewerkschaft wieder, die Kristallschädel-Gewerkschaft. Ja, das Kristallschädel-Amt, die dann wegnimmt und in Heime steckt. Ja, und es wird einfach nochmal sehr deutlich jetzt klar gemacht, was alles in denen gespeichert ist, in ihrem Wissen. Und das sind nämlich jegliche Emotionen von anderen natürlichen Systemen, egal wo auf der Welt, können registriert werden von ihnen. Auch wenn bei den meisten Menschen dies nicht bewusst funktioniert, haben wir hierzu alle Voraussetzungen. Also auch wir können eigentlich mit unseren Schädeln Kristallschädel imitieren. Das ist, glaube ich, so, worum es da geht. Ein Kristall... Emulator. Ja. In der Größe, wie er zum Schleifen von Kristallschädeln benutzt wurde, braucht vielleicht 10 Millionen Jahre, um zu wachsen. Können Sie sich vorstellen, wie viele elektromagnetische Informationen, wie viel Wissen dort über einen solchen Zeitraum abgespeichert wurde? Wow. Und das ist, glaube ich, wirklich das Tolle an denen. Hierzu kommt das direkte Arbeiten mit den Schädeln als Kult- oder Ritualgegenstände, wie ich schon gesagt hatte. Das Wissen wurde bewusst von den Meistern seiner Zeit abgespeichert. Durch die Schädelform wird aus dem Bergkristall eine sogenannte Hornantenne. Eine Antenne, die im 360-Grad-Winkel wahrnehmen kann. Das Wirkungsspektrum wurde somit stark erhöht. Also da wird nochmal wissenschaftlich eigentlich bewiesen, warum die gerade so viel speichern können. Das habe ich eben auch vergessen. Ja, das ist ja auch wissenschaftlich tatsächlich bewiesen. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, weshalb du zum Beispiel in 360-Grad-Modus sehen kannst, das liegt an deiner Schädelform. Ja. Mhm. Mit einer Kristallschädel drauf. Ja, und das ist gut. Am Ende wird noch eine spannende Frage eigentlich aufgeworfen. Wie steht es mit der Empfänglichkeit unserer Hornantenne? Wie fühlt es sich für Sie an, dass unser Gehirn als Antenne funktionieren kann? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Welches Wissen ist in unserem Schädel gespeichert? Unnützes. Sehr schön, ja, echt ganz unnützes. Ja, bla bla, da gibt es Angebote. Jetzt werden am Ende noch unter Angebote kann man die Seminare angucken. Da spricht André Siegel zum Beispiel über die unterschiedlichen Strukturen von Kristallen, Reinigung und Aufladung von Kristallen, verschiedene Techniken in der Energiearbeit mit Kristallen, Erdheilung mit Kristallen und so weiter und so fort. Und wir kommen in den Genuss, auch mit speziell geschliffenen Kristallen für Reinigung, Meditation und Heilung an uns selbst zu arbeiten. Als Höhepunkt werden wir mit den 3 anwesenden originalen und intakten Kristallschädeln meditieren. Lassen wir uns von den Möglichkeiten überraschen und inspirieren. Das fand ich ganz schön. Und Seminarpreis beträgt 180 Euro. Seminare können entweder individuell ab 10 Teilnehmer so angeboten werden. Also wenn wir noch 6 Leute einfach dazu kriegen und... Wir sind noch 10. Jeder, ach stimmt, wir sind ja schon 10. 2,5 mal 4. Ich schätze mal, wenn man einfach mal mehr Geld gibt, dann kann man die anderen Leute auch ersetzen. Ja, das kommt ja auch auf den Energieausgleich an. Ja. Also man kann auch Einzelsitzungen machen. Die sind 2 bis 3 Stunden und kosten auch 180 Euro. Ja, steht also hier. Spenden bitte an. Ja. Klickt auf unseren PayPal-Link und donatet was. Dann gehen wir Kristallschädel. Interviewen. Beim IKA gibt es dann eigentlich auch noch so ziemlich ähnliche Informationen, also es widerspricht sich alles nicht so sehr. Da ist es immer ganz interessant, dass alle möglichen Kristallschädel mal vorgestellt werden. Zum Beispiel der britische Kristallschädel aus London, und das ist ja eigentlich laut Wikipedia eine Fälschung, aber anscheinend ist da irgendwas nicht so richtig koscher, was da vorgeht in dem britischen Museum, weil die sind da hingegangen und wollten sich den angucken. Und der Kristallschädel ist mindestens 300 Jahre, vermutlich viele tausende Jahre alt. Ich dachte 100 Millionen oder sowas braucht das, um zu wachsen. Ja, der Kristall, aber nicht der Schädel, der muss ja erst noch geschliffen werden. Ach so. Und aber hier, mehrmals wurden schon hauptsächlich durch Putzfrauen des Museums Bilder und Visionen gesehen, sowie eine Aura wahrgenommen. Und dann in Klammern nochmal als Erläuterung für die Nicht-Kristallwissenden, fast alle Kristallschädel besitzen eine solche Aura. Aus diesem Grund wurde er von den Ausstellungsräumen in eine Kiste in den Keller des Museums geschafft. Denn als wir 2001 dort waren, durften wir ihn nicht sehen. Auch eine längere Diskussion mit dem Verantwortlichen des Museums blieb ergebnislos. Weiterhin stellten wir fest, dass im Museumsshop sämtliche Bücher zum Thema Kristallschädel aus dem Verkauf genommen wurden. Was? Also da ist echt irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Ja, aber ab 2003 ist er jetzt wieder dort zu sehen, zum Glück. Also vielleicht hat es doch was gebracht, dass die hätten sonst eine Petition starten sollen, oder wir hätten die einfach hier starten können, wenn nicht. Dann gibt es den Pariser Kristallschädel. Auch er wurde in einem Grab in Mittelamerika gefunden. Und der ist nicht so interessant. Auch von diesem Kristallschädel gehen Energien aus, was eins unserer Medien feststellen konnte, als die IKA im Sommer 2001 ein äußerst, ohne SZ, interessantes Experiment mit ihm machten. Das klingt ja äußerst interessant. Ist dann auch beschrieben, wie das Experiment war? Nein. Oder ist das wieder implizit? Das ist implizit, natürlich. Tim, wenn du mal in Ruhe darüber nachdenkst, dann liegt das alles auf der Hand. Ja. Max, aber der wird groß geschrieben, das ist nicht ziemlich cool, dass sie alle so Namen haben. Max wird zum Beispiel groß geschrieben in MAX. Max. Max. Der ist einer der größten, der ist ungefähr 8 Kilo und kann auch zum Energieaustausch verwendet werden und soll nach solchen Experimenten feucht überzogen sein, in Klammern schwitzen. Also das war der, er wurde auch vom Smithsonian Institute und Nashera untersucht. Aber, genau, also die wurden untersucht von verschiedenen Instituten, aber die Besitzer von Max bekamen die wissenschaftlichen Ergebnisse der Untersuchungen nicht großgeschrieben mitgeteilt. Also da ist auch irgendwas im Wunde. Dann gibt's noch Rose Hart natürlich, der ist seit 2006 Oktober festes Mitglied Das steht so. Und er stammt aus Brasilien und wird vor allen Dingen zur Friedens- und Bewusstseinsarbeit eingesetzt. Ja. Also Rose ist schon gut. Dann gibt es ganz viele, ich lese nur die Namen erstmal vor, die sind nicht so spannend. Maya-Kristallschädel, Rosenquarz-Kristallschädel, Templer-Kristallschädel, Berliner Gestapo-Kristallschädel. Moment. Berliner Kindle-weiße Kristallschädel mit Waldmeister. Nein, der heißt so. Es handelt sich bei diesem Kristallschädel auch, wie bei vielen anderen, um einen Stein, der auch für Rituale verwendet wurde. Er wurde von der Gestapo gestohlen und soll anschließend in den Vatikan gekommen sein. Ja. Das ist wirklich Indiana Jones. Abenteuerliche Fahrten hinter sich. Gibt es da noch einen sehr interessanten Kristallschädel, den du uns vorstellen möchtest? Nee. Gibt es eine Guido-Knopf-Dokumentation über den Gestapo-Kristall? Was ich ziemlich gut fand, es gibt dann auf der Seite eine ellenlange Story. Erstmal die Legende von dem Kristallschädel nochmal, die wir auch schon gehört haben. Und dann gibt es eine ellenlange Geschichte der Kristallschädel in den letzten 300 Jahren, die so ganz minutiös und langweilig aufgefüllt ist. Immer so, da hat ein Bauer in Guatemala mal im Vorgarten den Spaten reingestochen und hat einen Kristallschädel gefunden. Punkt. Und das war es dann so ungefähr. Also da ist ziemlich viel. Aber in den 80er Jahren dann auf einmal, nachdem 300 Jahre eigentlich nur langweilige Sachen passiert sind, kommen wie von Zauberhand einige weitere alte und uralte Kristallschädel zum Vorschein. Diese neuen Kristallschädel gehörten entweder Privatleuten oder wurden von unterschiedlichen Indianerstämmen verborgen gehalten. Und die neuen Besitzer fühlen sich mitunter inspiriert, öffentlich über ihre Kristallschädel zu sprechen. Immer mehr Menschen bieten Kristallschädelpräsentationen an und es werden mehrere neue Bücher veröffentlicht. In den 90er Jahren findet ein regelrechter Boom statt. Besonders in Brasilien und China werden tausende moderner Kristallschädel gefertigt. Vielleicht ist es, steht es in irgendeinem Zusammenhang mit der begonnenen Umstrukturierung des Magnetnetzes. Ich denke schon, weil 2010 dann einfach auch bevorstand. Das ist, glaube ich, auch, was hier impliziert wird. Und nämlich dann daraufhin beschließen sich auch einige Besitzer, also in Anführungsstrichen Hüter von uralten Kristallschädeln, mit ihnen um die Welt zu reisen und damit überall Menschen ihre persönlichen Erfahrungsberichte hören zu lassen, also die von den Kristallschädeln. Mhm. Und damit die auch mit den Kristallschädeln Kontakt aufnehmen können. Sie braucht nur wenige Euro Energieausgleich. Ja, dafür. Aber diese Sitzungen werden allmählich sehr beliebt, da viele neugierig werden, welche Wirkung die Kristallschädel auf sie haben und viele von den positiven Wirkungen berichten, wie etwa Heilungen, die dadurch erfahren wurden. Mhm. Ja. Ich hatte Schnupfen und hatte einen Kristallschädel und nach nur 2 Wochen ging es mir wieder besser. Ja, das beweist es eindeutig. Mhm. Ja, und das ist auch gut. Und jetzt sagen nämlich auch nun, am Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir voller Erwartung, dass weitere uralte Kristallschädel öffentlich erscheinen werden. Wir haben das starke Gefühl, dass wir jetzt an der Schwelle stehen, endlich einige Antworten auf die Fragen zu finden, die wir uns schon so lange aufgrund der bloßen Existenz dieser rätselhaften Kristallgegenstände stellen, zu bekommen. Und wir sehen eine sehr spannende Zeit auf uns zukommen. Ja. Spannend ist immer ein schönes Adjektiv. Ja. Wir haben auch Glück, dass es gerade jetzt die Zeit ist. Und das nicht irgendwie so später Geld. Oder früher, ja. Sondern dass gerade jetzt die Zeit gekommen ist, wo man Geld dafür ausgeben kann. Ja. In der Tat. Ja, das ist noch alles so ganz viel. Da haben die noch so auf ihren Newsletter 2009 gehabt, was alles so im Jahr 2009 bei denen passiert ist. Zum Beispiel Januar 2009, gleich das erste, ein IKA-Fotomix wird auf der Internetseite veröffentlicht. Wow. Meditation für die Tiere und Pflanzen. Oder der IKA-Chat war auch noch 2009, am Januar. Im Februar haben die Stadtheilung Konstanz unternommen, unter anderem. Die ganze Stadt geheilt. Im März, ja, anscheinend. Im März, da steht immer nicht mehr drin. Dankeschön. Man kann es noch nicht mal sich anklicken und gucken, was da passiert ist. Das fand ich auch schön. Im März gab es das Tagesseminar mit Kristallschädeln, das All, Doppelpunkt, also groß ALL, minus Bewusstsein erreichen. In Ehningen. Und im April gab es den Wettbewerb, wie kann man dem Normalbürger mehr Bewusstsein schenken? Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, Big Daddy weiß, was er dazu sagen soll. Und im Mai haben die IKA den neuen Kristallschädel Aurora geschaffen, der seitdem in Berlin wirkt. Geschaffen, also selber gemacht. Das ist schön. Und im August gab es die Veranstaltung des Christ All Tages, also Kristalltages, aber wie Christ geschrieben. Wow. Ja, in Stuttgart mit Musik und Kristallschädeln. Und Kristallschädeln. Das ist irgendwie ein bisschen überflüssig. Das ist so wie Madonna-Konzert. Auch mit Leuten, die tanzen und es kommt Musik. Aber es ist eigentlich alles. Im August war auch noch Anschaffung einer neuen IKA-Digitalkamera. Also das wow. Stopp die Druckerpresse. Ich habe halt nicht alles dick gemacht, weil das nicht so spannend ist. Also, aber was ich gut fand im November, wo ich mir nichts drunter vorstellen konnte, war globales Fischbewusstsein tritt dem delfinaren Kristallnetzwerk bei. Was? Globales Fischbewusstsein tritt dem delfinaren Kristallnetzwerk bei. Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder? Ich habe mal nach Delfinaris Kristallnetzwerk gesucht, da kam nur ein Treffer und das war die IKA-Seite. Und dann globales Fischbewusstsein. Siehst du mal, da kam auch nur. Also auch bei Fischbewusstsein kam nur eine Seite. Du siehst immer, was die für eindeutig besondere Informationen haben, wenn nur die haben. Buchtipps waren dann nur noch am Ende die Tränen der Götter. Das war nur eine Einladung. Am 26. Juni ist der zweite Kristalltag, in Klammern Kristalltag. Was ist das denn? Das ist in Nordschwarzwald bei Bayersbronn. Ja, da können wir hinfahren. Da können wir eigentlich mal hinfahren. Kristalle und Kristallschädel, nette Menschen, ursprüngliche Natur, gute Laune, gemeinsam essen, singen, tanzen. Ja, das ist nächsten Samstag. Ja, nächsten Samstag. Zum Beispiel um 14 Uhr Sternentanz mit Andromes Andra. Ja, vielleicht fahren wir da doch 12 nicht oder 13. 12 Uhr 13 Uhr ankommen, kennenlernen, gemeinsames Essen. Bitte jeder was mitbringen. Ja. Auch die Kristallschädel. So kommen wir uns nicht davon. Um 16 Uhr Kristallisierung mit Boris Schneikart und vielen Kristallschädeln. Kristallisierung. Was kristallisiert man da? Weiß ich nicht. Das heißt, glaube ich, so eine, wenn man eine Session mit einem Kristallschädel macht, heißt das, glaube ich, Kristallisierung. Mhm. Und den ganzen Nachmittag besteht die Möglichkeit zur telepathischen Übung mit den Kristallschädeln. Meet and greet. Mit den Bewusstseinshänden Kostlantis. Nee, Kostlantis. Hä? Ich dachte, ich habe es umgeblättert. Ich dachte, es kommt Kristallschädel, aber es kam Bewusstseinshände. Also, den ganzen Nachmittag besteht die Möglichkeit zur telepathischen Übung mit dem Bewusstseinshänden Koslantes mit Kristallen beschückt. Ach so, mit Kristallen. So freiem Musizieren, Einzelsitzung mit mehreren Kristallschädeln und viel mehr. Aber jetzt Energios gleich. Gib mal einen Schöpfer. Nix. Hast du schon gesehen? Nix. Weiß ich nicht, sagen wir mal 80 € für den Kurs, ich und dann weitere halt Sessions nochmal so 100 oder so. Ich dachte halt, was fürs Buffet mit bringen. Mal 54 €. Nein! Fast umsonst. Nur 10 €. Die Anmeldung ist nicht erforderlich. Also ich würde sagen, das ist echt ein Steal. Da könnte man mal hin. Da müssen wir echt mal hin zu sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt bereit fühle. Nein. Ah, das war ganz gut. Aber irgendwo haben sie auch noch einen kleinen Disclaimer gehabt bei dieser ersten Seite, dass da stand, Kristallschädeltherapien ersetzen nicht medizinische Behandlung. Obwohl sie Krebs heilen. Ja, ja. Nur der eine ist Schädel und den, an den kommt man ja nicht. Den hat ja die Frau immer noch. Ah nee, die Frau ist gestorben, aber sie hat ihn nicht. Aber er hat ja auch schon mal einen Menschen getötet. Also ich würde mich da nicht so drauf verlassen. Ja. Man weiß ja nicht, wie der gerade drauf ist. Ja, es war derselbe Mensch. Diesen Kristallschädel wurde auch schon für schlechte Sachen. Also die können auch für Böses eingesetzt werden. Er hat beim Versuch zu helfen getötet. Ja. Ja, das ist doch ein schönes Thema. Das ist eine tragische Geschichte. Das war so. Das ziemlich, also ich glaube, man kann eigentlich nur mal festhalten, dass Wikipedia, also die Kristallschädel, schon einiges unter Wert verkauft hat. Mhm. Ja. Wenn man ins ausländischsprachige Web geht, findet man noch viel mehr über Kristallschädel. Man kann sich auch schöne Sets von 13 Kristallschädeln bestellen habe ich gefunden für $360 im Sonderpreis zum Beispiel, aber die sind dann nur so Aprikosen groß oder so. Ja, das bringt ja nichts. Nur ein großer und 12 kleine. Und es geht vor allen Dingen eigentlich um diese mythische Zusammenkunft dieser 13 Kristallschädel im Jahr 2012, nachdem eigentlich die Welt untergeht, aber die anderen vom Kristallschädel.net haben gesagt, wir glauben nicht, dass die Welt untergeht, wir glauben, es gibt bis dahin mehr Naturkatastrophen und so weiter, Kriege, aber eigentlich danach wird es eine bessere Welt geben und es wird jetzt nicht so sein, dass da alles zu Ende ist, sondern einfach nur ein Umgang in eine bessere Zeit, ein Umschwung wird stattfinden, so ähnlich wie Namahimund. Ja, das ist halt so weit, was wir auch gesagt haben. Das ist manchmal schmerzhaft. Also das ist schon eine Sache, die man gut beobachten kann, je näher 2012 rückt, desto eher sind die Leute, die vorher behauptet haben, die Welt wird untergehen, bereit zu sagen, sie geht doch nicht unter. Es wird nur alles anders. Ja. War sehr komplex. Er gibt auch den kosmischen Ton 5. Richtig, Hauptsache der kosmische Ton 5. Ja, das würde ich dann sagen, das war unsere zweite Sendung, diesmal im neuen Format und war eigentlich ganz interessant. Also ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, es war eher informativ als lustig diesmal. Aber hast du viel gelernt? Ich habe nur noch dümmer gelernt worden. Also ich weiß es nicht. Also über Lemuria weiß ich jetzt zumindest, dass es Mu ist und das habe ich vorher nicht gewusst. Also wer es geschafft hat, das alles an einem Stück durchzuhören, ich finde, der kriegt einen Applaus. Ja, aber nicht von mir. Von Kristallschälen kriegt er den gechannelt. Ja, kristallisiert. Gut, dann verabschieden wir uns für dieses Mal und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Omatasat. Omatasat. Ja. Omatasat heißt es dann wieder. Nicht vergessen noch, nur weiterreden, die iTunes-Bewertung abzugeben. Ah, die iTunes-Bewertung. Genau. Also schreibt uns E-Mails für alles, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Lieber, was euch gefallen hat, weil wir können Kritik nicht so gut vertragen. Nee, wir wollen das gar nicht hören. Und ihr kriegt natürlich auch einen Ursprungsnamen. Ja, richtig. Den gibt es auch, ob ihr wollt oder nicht. Kriegt einen Ursprungsnamen zurückgeschrieben. Ja, auch für Reviews. Ja, und jetzt ist es vorbei für heute. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Macht mal hier Stopp.